Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Omega Tau. Nachdem ich ja neulich schon mit Martin Randelhoff über das Thema Verkehr und Mobilität gesprochen habe, gibt es heute nochmal was zum Thema Verkehr. Und zwar war ich im Oktober bei der Integrierten Verkehrsleitzentrale in Stuttgart. Diese Folge hat ein gewisses Lokalkolorit, denn es geht eben um den Verkehr in Stuttgart und die Möglichkeiten, ihn zu überwachen und zu regulieren. Das heißt, es werden an einigen Stellen gewisse Stadtteile oder Straßennamen oder Bundesstraßen in Stuttgart genannt. Ich glaube aber, man kann die Ausführungen auch gut verstehen, ohne sich jetzt genau in Stuttgart auszukennen. Mein Besuch in der IVLZ ist folgendermaßen abgelaufen. Ich habe zuerst mit Ralf Thomas, dem Leiter dort, gesprochen und anschließend haben wir uns den Leitraum noch genauer angeguckt. Das heißt, wie so oft haben wir im ersten Teil ein Interview und im zweiten Teil dann eben diese Besichtigung, wo die Audioqualität dann ein bisschen abnimmt. Jetzt aber erstmal zum ersten Teil. Wie immer stellt sich der Gast selber vor. Ja, mein Name ist Ralf Thomas. Ich bin der Leiter der Integrierten Verkehrsleitzentrale in Stuttgart. Bin damit zuständig für das operative Verkehrsmanagement in der Landeshauptstadt Stuttgart. Wir haben hier eine Verkehrsleitzentrale, die vom Namen her das Wort integriert beinhaltet. Das bedeutet, wir haben nicht nur einen Partner in der Verkehrsleitzentrale, wie es deutschlandweit eigentlich üblich ist. Dort werden Verkehrsleitzentralen im Normalfall vom Ordnungsamt oder von der Polizei betrieben. In Stuttgart ist das etwas anders gelöst. Wir haben 4 Partner, die Verkehrsleitzentrale betreiben. Es ist zum einen mal das Amt für öffentliche Ordnung als federführendes Amt für das Projekt Integrierte Verkehrsleitzentrale, zuständig für die Verkehrsregelungen ganz allgemein, für die Anordnungen, Genehmigungen von Baustellen, Veranstaltungen, Verkehrsregelungen und so weiter. Dann haben wir das Tiefbauamt mit im Boot, zuständig für die Verkehrstechnik, für die technischen Einrichtungen. Wir haben die Polizei ganz klassisch hier in der Verkehrsleitzentrale mit drin. Und wir haben zusätzlich noch den ÖPNV, den öffentlichen Personennahverkehr, hier mit involviert, nämlich mit der Stuttgarter Straßenbahnen AG, zuständig für die Busse und Stadtbahnen, sodass wir auch den ÖPNV mit betrachten und auch versuchen, ihn so gut wie möglich durch die Stadt zu führen. Mhm. Zum ÖPNV in Stuttgart gehören ja im weitesten Sinne auch die S-Bahnen, die gehören ja aber zur Deutschen Bahn und sind deswegen hier nicht mit betrachtet, oder? Die S-Bahnen gehören zum Verkehrsverbund Stuttgart, werden in Stuttgart von DB Regio, also im Prinzip von der Deutschen Bahn, betrieben. Haben mit uns jetzt weniger zu tun, weil die auf einem eigenen Gleiskörper fahren, sodass wir dort nicht so wirklich viel tun können. Wir haben eine Kooperation mit dem Verkehrsverbund Stuttgart, mit dem VVS, und tauschen auch Informationen aus, aber steuernd eingreifen ist an der Stelle einfach auch nicht möglich. Okay. Und diese 4 Partner, die Sie genannt haben, die arbeiten hier im Prinzip gleichberechtigt zusammen? Die arbeiten in einem Leitraum zusammen. Wir haben für jeden Partner einen Leittisch, sodass jeder Partner seine Technik mit reinbringt. Aber es ist so, dass es in einem Raum stattfindet, sodass Entscheidungen gemeinsam getroffen werden von allen 4 Partnern. Mhm. Und die Verkehrsleitzentrale ist 24 Stunden besetzt und es ist immer jeweils eine Person von diesen 4 Parteien anwesend. Die Verkehrsleitzentrale ist nicht 24 Stunden besetzt wie eine Rettungsleitstelle, sondern wir haben Besetzungszeiten, sagen wir mal die verkehrsrelevanten Zeiten, wie sie eben mit Inbetriebnahme 2006 gesehen wurden. Montag bis Freitag zwischen 6 Uhr und 21 Uhr, samstags zwischen 11.45 Uhr und 20.30 Uhr. Mhm. Die restlichen Zeiten sind wir zunächst mal nicht besetzt. Wir haben hier aber einen ereignisorientierten Dienst, das bedeutet, dass wir bei verkehrsrelevanten Ereignissen, die planbar sind, auch besetzt sind. Das wird immer einen Monat im Voraus dann beschlossen, wann wir denn dann wirklich auch da sind. Das heißt, dann sind wir auch mal am Sonntag da, wenn der VfB im Stadion spielt, dann sind wir natürlich zu diesem Ereignis auch da. Mhm. Okay. Und örtlich gesehen sind wir hier ganz in der Nähe von der Feuerwehr. Ich weiß nicht, ist das hier die zentrale? Das ist die Hauptfeuerwache, die wir hier haben. Wir sitzen auf dem Gelände der Hauptfeuerwache. Das war, sage ich mal, ein bisschen ein Zufall, dass wir hier mit dabei sitzen. Im Nachhinein ein sehr guter Zufall, muss man wirklich sagen, weil die Feuerwehr Räumlichkeiten gesucht hat für ihre integrierte Leitstelle und wir Räumlichkeiten gesucht haben für die Verkehrsleitzentrale und die Amtsleiter sich im Prinzip dann zusammengefügt haben und gesagt haben, wir haben das gleiche Ziel, wir machen ein Gebäude mit beiden Institutionen. Im Nachhinein muss man sagen, das ist sehr, sehr gut, weil wir hier quasi in einem Gebäude jetzt sind, in dem es um Sicherheit und Mobilität geht. Das heißt, wir decken im Prinzip die komplette Sicherheitslinie und die komplette Mobilitätslinie in einem Gebäude ab. Und das ist natürlich auch von der Zusammenarbeit, von der engen Zusammenarbeit einfach toll. Mhm. Vielleicht noch eine Frage zu der Aufteilung von den Aufgaben oder vielleicht können Sie mal kurz so in einem Satz sagen, was eigentlich die Aufgabe ist von der integrierten Verkehrsleitzentrale. Und was mich auch interessieren würde, zumindest einzelne von diesen Parteien, also die Polizei und die Feuerwehr, werden ja noch irgendwie eigene Leitstellen oder wie man das nennt, haben. Wie teilt sich das dann auf, dass man sich da auch nicht in die Quere kommt von den Aufgaben her? Also grundsätzlich ist es so, dass wir hier die Aufgabe haben, den Verkehr zu beobachten, sei es der Verkehr auf der Straße, sei es der Verkehr bezüglich der Busse und Stadtbahnen, ÖPNV in dem Fall. Und zum einen beobachten, zum anderen dann auswerten, wo hakt es und zum anderen dann Lösungen erarbeiten, wie kann ich dieses Problem denn lösen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die wir dann im Leitraum auch zur Verfügung haben, technischer Natur, aber auch informationsmäßig, sodass wir dann versuchen, den Verkehr reibungsloser laufen zu lassen, dass wir einfach die Möglichkeit haben einzugreifen. Sie haben natürlich aber vollkommen recht, dass es so ist, dass es bei der Polizei und bei der SSB insbesondere jeweils noch gesonderte Leitstellen gibt, nämlich die Hauptleitstelle, sage ich jetzt mal, bei der Polizei das Führungs- und Lagezentrum, die für die Koordinierung der Einsätze der Polizei zuständig sind. Da kommen wir uns eigentlich nicht groß ins Gehege, weil jeder seinen definierten Aufgabenbereich hat. Wenn es Polizeieinsätze gibt, bei denen es einen Einsatzleiter der Polizei dann auch dementsprechend gibt, dann sind wir als Verkehrsleitzentrale diesem Einsatz auch zunächst mal unterstellt. Das heißt, wir können nicht einfach tun, was wir wollen, sondern wir müssen es dann mit dem Einsatzleiter entsprechend abstimmen, sodass da genau diese Probleme nicht auftauchen, dass im Prinzip ja jeder sein eigenes Ding macht, sondern es muss natürlich koordiniert sein. Bei der SSB ist es ähnlich. Wir haben die Aufgabe, die Probleme zu ermitteln und gemeinsam mit der Leitstelle werden die Probleme dann versucht zu lösen. Wir sind hier auch nicht dafür zuständig, welche Fahrer gehören zu welchem Fahrzeug, beziehungsweise auch die Umleitungsstrecken einzurichten, wenn dann doch mal eine Linie blockiert ist, sondern wir sind dafür da, quasi informativ auch zu unterstützen, wo hakt es denn, wo haben wir Probleme und dann aber auch noch technisch mit zu unterstützen. Sei es, dass ein Bus eine Umleitung fährt und wir versuchen dann die Ampelanlagen dementsprechend zu stellen, dass der Bus einfach auch gut durchkommt. Ja, okay. Das heißt, so ganz grob zusammengefasst ist Ihre Aufgabe eben dafür zu sorgen, dass der Verkehr in Stuttgart möglichst reibungslos und sicher funktioniert. Sind Sie da auch, vielleicht können wir da dann später nochmal drauf eingehen, sind Sie auch irgendwie für planerische Aufgaben zuständig, so in dem Sinne, dass Ihre Erkenntnisse dann für weiteren Straßenbau oder Straßenbahnlinienplanung verwendet werden? Also grundsätzlich ist es so, dass wir hier natürlich sehr viel Erfahrung haben, was den tagtäglichen Verkehr angeht. Die Operatoren haben den Verkehr tagtäglich im Blick, zumindest dort, wo es möglich ist. Wir sind nicht an allen Stellen richtig gut ausgestattet, aber dort, wo es möglich ist, haben wir die Erfahrung. Und es ist so, dass wir diese Erfahrung natürlich auch versuchen, in Planungen einzubringen. Das bedeutet zum einen, in Planungen ist nicht nur der Straßenbau, dort natürlich auch, wobei neue Straßen zu bauen ist relativ schwierig, findet auch relativ selten statt. Aber wir sind auch dort mit involviert, wo es darum geht, um Städteplanung, sei es neue Wohngebiete, neue Gewerbegebiete und so weiter, wo wir einfach auch die Erfahrung mitbringen und sagen können, wie läuft denn der Verkehr in diesem Bereich, sodass diese Planungen auch auf die Erfahrungen abgestimmt werden können. Es gibt auch noch andere Bereiche, wo wir eng verknüpft sind mit den Planungen. Das sind die Baustellen und Veranstaltungen. Die müssen im Vorfeld ja auch geplant werden. Und dort haben wir eine sogenannte Beratungsfunktion, wo wir auch unsere Erfahrung mit reinbringen und dann versuchen, beispielsweise Baustellen so verkehrsverträglich wie möglich abwickeln zu können. Das heißt, wir geben Informationen, wann ist es denn am verkehrsverträglichsten? Wann sind die günstigsten Uhrzeiten? Muss es in der Nacht stattfinden? Ist es besser am Wochenende, in den Ferien? Kann es auf verschiedenen Strecken ab Arbeiten auch zwischen 10 und 15 Uhr stattfinden, ohne dass ich einen größeren Stau produziere. Ja. Das sind Dinge, die wir einfach versuchen, dann mit den Kollegen zusammen der anderen Ämter dann auch zu erarbeiten. Gut, dann würde ich vorschlagen, vielleicht gucken wir uns einfach mal ein bisschen die Verkehrssituation in Stuttgart an, um dann auch besprechen zu können, was man denn da so beobachten kann und wie man auch regelnd eingreifen kann. Sie sind jetzt zuständig für das gesamte Stadtgebiet Stuttgart. Grundsätzlich für den Bereich der Stadt Stuttgart, also innerhalb der Stadtgrenzen. Wir sind nicht zuständig für die Region, muss man auch gleich dazu sagen. Wir sind nicht zuständig für die Autobahnen. Da gibt es eine gesonderte Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg, die sich um die Autobahnen und Bundesstraßen außerhalb des Stadtgebiets Stuttgart kümmern. Das heißt, wir sind für das Stadtgebiet zuständig und dort für die Hauptverkehrsstraßen. Wir betreiben kein Verkehrsmanagement in den Wohngebieten und in den Tempo-30-Zonen und so weiter. Das würde auch dem Charakter einer Tempo-30-Zone völlig widersprechen, wenn wir dort ein Verkehrsmanagement betreiben würden und würden Verkehr steuern. Es geht wirklich um die Hauptverkehrsstraßen. Ja, und in Tempo-30-Zonen sind ja auch Ampeln relativ selten oder sowas, wo man natürlich richtig eingreifen dort, könnte. Dort gibt es wenig bis gar keine Möglichkeiten, irgendwas zu tun, und es soll auch gar nicht so sein. Wir steuern dort nicht. Wir steuern auf den Hauptverkehrsstraßen. Dort haben wir die Technik zur Verfügung und dort können wir dann auch adäquat eingreifen. Ja. Und was bedeutet das so ein bisschen vielleicht in Zahlen? Wie viel Kilometer Straße und Schiene sind das? Wie viele Personen werden hier im öffentlichen Nahverkehr befördert? Also grundsätzlich ist es so, dass wir straßennetzmäßig, wenn man jetzt mal das Hauptverkehrsstraßennetz sich anschaut, in etwa 1500 Kilometer Straßennetz haben in Stuttgart, Gesamtstraßennetz mit den Tempo-30-Zonen. Es ist so, dass wir auf circa einem Drittel des Straßennetzes maximal das Verkehrsmanagement betreiben. Das sind die Hauptverkehrsstraßen. Das heißt, zwei Drittel sind eigentlich die Wohngebiete, die Tempo-30-Zonen, wo wir eben kein Verkehrsmanagement betreiben. Und das heißt, wir sprechen von deutlich weniger als 500 Kilometer, wo wir überhaupt was tun können und auch was tun wollen in dem Fall. Es ist so, dass wir im ÖPNV, ist es so, dass wir 600.000 Fahrgäste mit der SSB befördert werden in dem Fall. Und täglich. Täglich. Und da gehört jetzt die, wie man vorhin gesagt hat, die S-Bahn noch gar nicht dazu. Auch das, was die Bahn am Hauptbahnhof anliefert, sage ich jetzt mal, gehört da nicht dazu. Das rein die Passagiere bei der SSB sind 600.000. Und wir haben auf den Straßen auch die Zahl von knapp 800.000 Fahrzeuge, die tagtäglich in die Stadt reinfahren und wieder rausfahren. Und die Summe gesamt ist schon ein ganz, ganz, ganz großes Wort, was hier verkehrlich in Stuttgart abläuft. Liegt sicherlich daran, dass wir eben die Region Stuttgart drumherum haben mit ihren 2,7 Millionen Einwohnern, und damit haben wir natürlich sehr, sehr viele Pendelbewegungen. Ja, ja. Diese 600.000 Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr, das sind dann aber Fahrten, oder? Also wenn ich jetzt morgens zur Arbeit fahre und abends wieder zurück, dann sind das zwei Fahrten. Ja, vom Prinzip her schon. Okay. Also 600.000 Passagiere werden befördert, die natürlich mehrere Wege am Tag machen, gar keine Frage. Okay. Gut, wahrscheinlich ist die Arbeit in so einer Verkehrsleitzentrale in Stuttgart auch ganz besonders spannend, weil wir halt hier aufgrund der geografischen Gegebenheiten viele Tunnels, viel Berg und Tal, wenig Möglichkeiten, manchmal irgendwie auszuweichen, ist wahrscheinlich spannend, oder? Es ist extrem spannend, weil wir für eine deutsche Großstadt im Prinzip eine sehr, sehr besondere Topografie haben. Sie haben es gerade angesprochen. Wir haben die Berge drumherum, wir haben wenige Haupteinfallstraßen, die in die Stadt reinführen. Wir haben dann natürlich sehr, sehr schnell Probleme, wenn eine der Haupteinfallstraßen mal blockiert ist, aufgrund eines Unfalls beispielsweise, dann gibt es eben keine oder nicht so viele adäquate Umleitungsstrecken, um den Verkehr noch durchzubringen. Ich sage immer, das Ganze ist Fluch und Segen zugleich. Fluch natürlich, wenn eine Straße blockiert ist, dann hat man das Problem, den Verkehr überhaupt noch in die Stadt reinzubringen. Der Segen in Anführungsstrichen ist dahingehend, es ist ein natürlicher Blocker. Wir bekommen gar nicht mehr Verkehr in die Stadt rein, als das, was bereits in der Stadt drin, also bereits seit Jahren in die Stadt reinfließt. Da gibt es auch Verkehrszählungen, die alle zwei Jahre stattfinden. Einmal am Kesselrand, das bedeutet an der Stelle, wo es in den Talkessel abkippt, und auch an der Gemarkungsgrenze. Und dort hat man einen ganz interessanten Effekt feststellen können, dass an der Gemarkungsgrenze der Verkehr weiterhin steigt. Seit vielen, vielen Jahren steigt der Verkehr kontinuierlich. Am Kesselrand bei den Zählungen ist es so, dass wir dort im Prinzip eine konstante Verkehrsmenge haben. Das bedeutet, wir bekommen tatsächlich nicht mehr Verkehr in den Talkessel rein, was dem Talkessel unten dann auch sehr zugute kommt, dass dort der Verkehr dann eben doch noch ganz gut fließt. Also für die Leute, die jetzt nicht aus Stuttgart sind, der Talkessel, das ist im Prinzip die Innenstadt. Genau, richtig. Diese ungefähr 500 Kilometer, die Sie überwachen, sind, also von den Hauptverkehrsstraßen meine ich jetzt, haben Sie auf diesen kompletten 500 Kilometern sowohl Messeinrichtungen als auch Steuerungseinrichtungen? Also so ist es leider nicht. Wir hätten es gern. Wir sind seit 2006 hier in Betrieb und versuchen uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und auch die Technik aufzubauen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, der kann nicht von jetzt auf nachher gehen, weil es einfach sehr, sehr viel Geld kostet, überhaupt keine Frage. Wir haben im Bereich der Innenstadt und unseres Veranstaltungsbereichs hier im Neckarpark eigentlich recht gute Ausrüstung mit der Technik. Wir sind im Veranstaltungsbereich Neckarpark und im Stuttgarter Norden eigentlich durch Messstellen und Technik relativ gut ausgestattet, dass wir den Verkehr ganz gut steuern können. Im Innenstadtbereich haben wir in der Zwischenzeit relativ viele Messeinrichtungen, um den Verkehr zu beobachten, wie der Verkehrsfluss ist, sei es Kameras, sei es Induktionsschleifen, die in der Fahrbahn liegen. Wir haben dort aber noch relativ wenig Steuerungsmöglichkeiten. Die Ausstattung fehlt uns noch, sei es, dass wir mal Alternativrouten ausweisen können und so weiter. Die hätten wir gern, wir haben bisher noch kein Geld dafür bekommen. Aber grundsätzlich sehen wir mal, wie es dort aussieht und über die Ampelsteuerung können wir jetzt schon eingreifen. Wo wir relativ schlecht beziehungsweise überhaupt nicht ausgestattet sind, ist im Bereich des Stuttgarter Südens, im Bereich der Stadtteile Degerloch, Vaihingen, Möhringen. Dort haben wir weder Verkehrslageerfassung, noch haben wir die Steuerungsmöglichkeiten dazu. Wir haben zwar die Möglichkeiten, dort auch die Ampelanlagen zu steuern, nur macht es überhaupt keinen Sinn, wenn wir gar nicht wissen, was wir dort eigentlich dann genau tun. Ja, man muss den Verkehr natürlich weiterhin beobachten und muss natürlich auch mal schauen, was bewirkt denn eine Schaltung einer Ampelanlage. Und das können wir dort nicht. Und das ist leider ein Manko. Das zeigt sich auch dadurch, wenn auf der Autobahn größere Probleme sind, auf der A8, dann drückt der Verkehr relativ schnell durch diese Gebiete im Stuttgarter Süden durch und wir wissen nichts davon. Wir können es uns zwar denken, aber das bringt uns alles nichts, sondern wir müssen es eigentlich sehen und brauchen die Messeinrichtungen und dort können wir leider nicht eingreifen. In den anderen Bereichen können wir eingreifen, sodass wir da auch schon relativ gut den Verkehr steuern können oder zumindest informieren können, wie der Verkehr denn dort aktuell läuft. Mhm. Was hat das für Gründe, dass das so ungleich verteilt ist von der Abdeckung her? Das hat einfach die Gründe, dass wir zunächst mal 2006 hier in Betrieb gegangen sind zur Fußball-Weltmeisterschaft und man da natürlich die Strecken so weit ausgestattet hat, die auf das Stadion bzw. auf die City, auf den Innenstadtbereich zulaufen. Und deswegen ist es so ungleich verteilt. Man hat sich damals entschieden, den Veranstaltungsbereich Neckarpark mit dem Stadion dann so weit auszustatten. Auch den Stuttgarter Norden als Hauptzuflussroute zum Stadion. Und dann hat sich langsam weiterentwickelt nach 2006, dass wir dann die Innenstadt so weit ausgestattet haben, weil das auch politisch gesehen sehr hoch angesiedelt war. Und jetzt fehlen uns eben noch verschiedene Bereiche, um den Verkehr wirklich umfassend in der gesamten Stadt steuern zu können. Mhm. Wir sagen halt auch, wenn es eine Verkehrsleitzentrale gibt, die sollte das ganze Stadtgebiet steuern und nicht nur Teilbereiche. Ja. Und leider haben wir derzeit kein Geld dafür bekommen. Wir hoffen, dass wir es in den nächsten Haushaltsplanberatungen dann bekommen, aber das ist eine schwere Geschichte. Okay, aber das heißt, Sie sammeln jetzt gerade Erfahrungen in den Bereichen, wo Sie eben Daten haben und können das dann später auf andere Bereiche übertragen? Richtig, also das machen wir sowieso immer. Wir werten die Dinge aus, die wir hier tun. Die Erfahrung bei den Operatoren im Leitraum, die operativ eingreifen, wird immer größer. Das heißt, da hat man sehr, sehr viel Erfahrung, die man dann einfach auch nutzen kann für weitere Planungen. Und das halten wir für sehr, sehr wichtig, aus den Erfahrungen zu schöpfen und nicht einfach in irgendwelche Planungen reinzugehen, ohne die Erfahrungen zu nutzen. Ja, ja, okay. Nochmal kurz zurück zu den Zahlen, die Sie genannt haben. Das war wahrscheinlich für einen normalen Werktag, oder? Richtig. Können Sie was dazu sagen, wie sehr das schwankt? Also wie viel Prozent von so einem Werktagsaufkommen sind dann an einem Sonntag zum Beispiel? Also es ist ganz interessant, wir haben für die letzten Haushaltsplanberatungen haben wir eine Auswertung gemacht, um mal aufzuzeigen, wie der Verkehr denn in Stuttgart aussieht, rein von den Zahlen. Und wir haben natürlich unter der Woche die morgendliche Hauptverkehrsspitze und die abendliche Hauptverkehrsspitze, die natürlich erheblich nach oben geht. Also das ist morgens zwischen 6 oder 7 und 9 wahrscheinlich? Zwischen 7 und 9:30 Uhr, sage ich jetzt mal. Ja. Und abends geht es dann so langsam los ab 15:30 Uhr bis 18 Uhr, sage ich jetzt mal, kann man die Spitze so in etwa ansehen. Und es ist sehr interessant gewesen, diese Auswertung mal anzuschauen, und zwar nicht von Montag bis Freitag, sondern von Montag bis Sonntag. Und da hat man einfach gesehen, dass die Verkehrsbelastung beispielsweise an einem Sonntag, wo man ja denkt, da ist nicht viel los in der Stadt, genauso hoch ist wie an einem Werktag untertags. Und das ist hochinteressant, weil sonntags denkt man ja einfach eigentlich, ja, da ist alles gar kein Problem. Aber de facto ist es so, dass auf unseren Hauptverkehrsstraßen der Verkehr genauso stark ist wie unter der Woche untertags. Die Spitzen jetzt mal weggenommen, aber da sieht man dann schon, dass sich der Verkehr deutlich verändert hat zu früher. Die Freizeitgewohnheiten sind andere geworden. Man ist dann doch auch einen Sonntag mehr unterwegs, nutzt die Freizeitgelegenheiten. Und das war auch für uns sehr überraschend. Und das war für uns auch ein Grund, warum wir uns wünschen, dass unsere Besetzungszeiten der Verkehrsleitzentrale ausgedehnt werden, nämlich auch regelmäßig auf den Sonntag, weil wir einfach sagen, der Verkehr ist genauso stark wie unter der Woche. Unter der Woche sind wir da, an einem Sonntag sind wir nicht da, und wir sagen, es ist eigentlich nicht verständlich, warum wir sonntags nicht da sind. Aber die Art des Verkehrs müsste sich doch schon ändern, oder? Also man hat eben diesen Lieferverkehr, Lkw-Verkehr nicht, und vermutlich ist auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln so, dass andere Strecken dann stärker ausgelastet sind zu irgendwelchen Ausflugszielen oder sowas. Das ist mit Sicherheit so. Man merkt es natürlich extrem, wie Sie sagen, beim Liefer- oder Lkw-Verkehr, den haben wir am Wochenende natürlich nicht, also zumindest am Sonntag nicht. Am Samstag ist er schwächer auch da. Am Sonntag ist er gar nicht da, weil es dort einfach auch nichts anzuliefern gibt. Natürlich sind die Gewohnheiten andere. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man den Innenstadtbereich von Stuttgart sich anschaut, dass man dort eben auch viele Freizeiteinrichtungen hat, viele kulturelle Dinge, und die werden natürlich angefahren. Und deswegen ist da gar nicht so viel Unterschied zu einem Werktag zwischen den Hauptverkehrsspitzen, weil eben die Einrichtungen in etwa an der gleichen Stelle sind, wie auch die Arbeitsstellen. Ja, okay. Gut, dann lassen Sie doch uns ein bisschen technischer werden. Was haben Sie denn für Möglichkeiten, Messdaten zu erheben? Also wir haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Es ist so, dass wir viel mit den Induktionsschleifen arbeiten, die in der Fahrbahn liegen, die von den Fahrzeugen ja überfahren werden und uns Hinweise entweder über die Geschwindigkeit oder über zumindest über die Anzahl der Fahrzeuge und einen sogenannten Belegungsgrad geben. Bedeutet, wie lang benötigt ein Fahrzeug, um über diese Induktionsschleife drüber zu fahren. Das gibt uns den ersten Hinweis. Wie läuft der Verkehr? Damit kann man über einen Algorithmus dann, ich sage mal, über einen dreistufigen Algorithmus beziehungsweise über eine dreistufige Darstellung entsprechend visualisieren, wie der Verkehr denn läuft. Da ist es so, dass wir ein System haben, wo wir dann mit den drei Stufen das darstellen können, nämlich mit grün freifließender Verkehr, gelb zähfließender Verkehr und rot Stau. Da müssen wir natürlich Schwellwerte festlegen, ab wann ist es denn ein zähfließender Verkehr, ab wann ist es denn ein Stau. Das wird sicherlich unterschiedlich sein, je nachdem, wer denn diese Schwellwerte gerade festlegt. Ist das ein Geschwindigkeitsschwellwert? Das ist zunächst mal ein Schwellwert, der über diesen Belegungsgrad und über die Verkehrsstärke geht. Das ist ein sogenanntes Fundamentaldiagramm, wo man im Prinzip darstellen kann, wie der Verkehr sich entwickelt über den Zusammenhang zwischen Verkehrsstärke und Belegungsgrad. Okay, also Belegungsgrad war das, wie lange ein Auto braucht, um so eine Induktionsschleife zu überfahren. Richtig. Aber das ist ja eigentlich auch ein Maß für die Geschwindigkeit, oder? Im Prinzip schon. Ja. Wir haben eben noch auch alte Induktionsschleifen in der Stadt liegen, die nur eine einzige Induktionsschleife hat. Das bedeutet, da wird einfach gemessen, wie lang ist sie denn belegt. Ja. Die neueren Induktionsschleifen sind so, dass man zwei Induktionsschleifen hintereinander legt und damit kann ich die Geschwindigkeit direkt ermitteln. Und da wir aber beide Systeme momentan haben, nutzen wir das ältere System mit dem Belegungsgrad, weil Geschwindigkeit und Belegungsgrad zusammen ist ein bisschen schwierig, das miteinander zu vergleichen. Okay. Deswegen gehen wir auf die, sag ich mal, ältere Technik momentan noch rein, die uns aber genauso viel bringt. Also ist überhaupt kein Thema. Wir erhalten dadurch die Information, wie der Verkehr in der Stadt läuft. Aber wir haben natürlich nicht an jeder Stelle diese Induktionsschleifen. Deswegen müssen wir uns noch mit anderer Technik behelfen. um nach Möglichkeit an vielen, vielen Stellen mehr noch die Verkehrslage zu ermitteln. Und da nutzen wir die 700 Taxis in der Stadt, die tagtäglich durch die Stadt fahren. Die werden von der Taxi-Autozentrale koordiniert und haben das System, dass sie eben per GPS geortet werden. Und durch die Ortung erhalten wir die aktuelle Reisegeschwindigkeit des Taxis. Das bedeutet, das Taxi liefert Punkt 1 seiner Route, Punkt 2 seiner Route, die gefahrene Strecke, die benötigte Zeit, damit habe ich die Reisegeschwindigkeit. Und diese Informationen bekommen wir in unser System überspielt. Ja. Sodass wir auch dort wieder sagen können, wenn ein Taxi nur noch 5 km/h Reisegeschwindigkeit auf der Strecke hat, dann wird er im Stau stehen. Wenn das Taxi mit 50 fährt, dann ist es im frei fließenden Verkehr, dann ist alles okay. Bei den Taxidaten müssen wir ein bisschen aufpassen. Zum einen befahren Taxis die Busspuren. Das heißt, da haben Taxidaten dann keine Aussagekraft. Da müssen wir sie aus dem System rausnehmen. Zum anderen ist es so, dass sie uns nicht ganz so zuverlässig sind wie die Induktionsschleifen, weil sie sich eben im System bewegen und wir keine so umfassende Abdeckung haben, dass wir quasi ständig ein Taxi auf jeder Strecke haben. Bedeutet, ein Taxi ermittelt uns einen Stau und es ist so, dass der Taxifahrer im Prinzip übermittelt, hier ist Stau und das nächste Taxi fährt dort nicht mehr durch, sondern versucht eine Alternativroute zu fahren. Und da ist es dann so, dass uns ein Stau möglicherweise viel zu spät wieder aufgelöst wird. Ja. Das heißt, wir wissen dann erstmal nicht, ist der Stau noch da oder nicht, weil solange dort kein Taxi fährt, erhalten wir auch keine Anzeige, wie der Verkehrsfluss dort ist. Und es kann sein, dass nach 2 Stunden mal wieder ein Taxi durchfährt und dann sehen wir, okay, der Stau hat sich aufgelöst. Ob der Stau sich aber nach einer halben Stunde oder nach 2 Stunden aufgelöst hat, das wissen wir zunächst mal nicht. Das heißt, unser Ziel ist es eigentlich, das Stadtgebiet mit den Messstellen, mit den Induktionsschleifen auszustatten. Ich sage immer so schön, weil die können sich nicht bewegen. Dort fährt immer der Verkehr drüber und wir erhalten immer die Information, wie der Verkehrsfluss denn gerade ist. Ja, klar. Ich habe noch eine Frage zu diesen Induktionsschleifen mit den 2 Schleifen pro Messstelle. Sie sagen ja, darüber kann man dann die Geschwindigkeit auch ermitteln. Woher weiß denn die Induktionsschleife, wie viele Achsen das Fahrzeug hat, das darüber fährt, beziehungsweise dass jetzt die Messstelle von dem ersten Punkt zu dem, oder die der Messwert von der ersten Schleife zu der zweiten Schleife, dass das zum gleichen Fahrzeug gehört? Die 2 Messstellen sind so nah beieinander, dass es ein Fahrzeug nur sein kann. Okay. Also die sind nicht 10 Meter auseinander, sondern ja, die sind ein paar wenige Meter auseinander, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es auf jeden Fall das gleiche Fahrzeug. Und das funktioniert auch, wenn Stau ist und es halt sehr lange dauert von der einen Stelle zur anderen. Richtig, also da steht das Fahrzeug dann im Prinzip auf dieser Schleife drauf. Und es kann dann durchaus sein, dass vielleicht das Fahrzeug so ungeschickt dann gerade draufsteht, dass es auf der einen draufsteht, auf der anderen nicht. Ja. Dann weiß die Induktionsschleife aber im Prinzip, okay, hier ist dann wirklich Stau, weil dann ist dazwischen gerade mal frei. Die andere ist belegt. Das heißt, dann ist irgendwas Besonderes. Aber grundsätzlich ist es so, dass sie relativ nah beieinander liegen und deswegen eigentlich immer das gleiche Fahrzeug dort mit drauf ist. Und mit den Achsen ist es so, dort wird ein Induktionsfeld im Prinzip ja generiert und das erhält dann eine Verstimmung über den Stahl, der ja quasi im Fahrzeug drin ist, und dadurch wird quasi auch ermittelt, wie viele Achsen hat das Fahrzeug denn eigentlich auch. Also wir können auch eine Unterscheidung nach LKW, PKW und so weiter machen, weil man einfach sieht, wie weit sind die Achsen denn eigentlich auch auseinander. Okay. Durch die Verstimmung des Induktionsfeldes kann man dann auch eine Fahrzeugerkennung machen. Ja. Und von daher ist es da relativ gut zu erkennen, was denn auch für Fahrzeuge unterwegs sind. Also man kann auch dann den Prozentsatz der LKW quasi erkennen. Ja, also jeder Fahrzeugtyp hat eben sein charakteristisches Signal, richtig, das man dann erkennen kann. Genau. Ja, okay. Und sind diese Induktionsschleifen dieselben, die für die Ampelschaltung genutzt werden, oder sind das Extrastellen? Das sind grundsätzlich dieselben, also von der Technik her dieselben, so muss man sagen. Es sind aber nicht diese, die für die Ampelsteuerung verwendet werden. Okay. Die nutzen wir nicht, deswegen die Technik ist dieselbe. Ja. Wir nutzen aber nicht die an den Haltlinien der Ampelanlagen sind oder kurz davor, sondern wir brauchen freie Strecke im Prinzip, weil das macht keinen Sinn, den Verkehrsfluss an der Ampel zu messen, weil dort stehen die Fahrzeuge irgendwann mal und dann würde sofort ein Stau generiert. Ja. Sondern wir müssen entweder können wir eine Induktionsschleife verwenden, die relativ weit von einem Knotenpunkt, von der Kreuzung entfernt ist, oder eben direkt hinter einer Kreuzung. Das ist auch möglich, und damit kann man den Verkehrsfluss dann ganz gut messen. Es gibt Überlegungen, auch die Induktionsschleifen direkt an der Ampel zu nutzen. Wir halten davon nichts, weil es eben tatsächlich die großen Probleme gibt, dass es eben normale Staus in Anführungsstrichen an der Ampelanlage sowieso gibt. Ja, ja, okay. Nämlich, wenn ich rot habe zu dem Zeitpunkt. Ja. Und wie kommt der Messwert dann hierher? Der Messwert kommt so hierher, dass zunächst mal diese Messwerte in das Steuergerät vor Ort von der Ampelanlage übermittelt wird. Also die Messstellen sind immer gekoppelt möglichst an das nächste Steuergerät von einer Ampelanlage. Dort fließen die Messwerte ein, werden dann auch geglättet, die Ausreißer fallen quasi raus, werden geglättet und werden dann quasi über die zentrale Steuereinheit an unseren zentralen Server dann weitergegeben, sodass wir ihn dann entsprechend für die Auswertung nutzen können. Und wo ist so ein Steuergerät von der Ampelanlage? Ist es im Boden oder irgendwo so ein Kasten, der das an der Straße steht? Im Prinzip die grauen Kästen, die Sie draußen vor Ort sehen. Okay. Das eine sind Stromkästen, das andere sind die Steuerungskästen der Ampelanlagen. Ja. Dort ist die ganze Logik der Ampel hinterlegt. Und dort werden auch die Daten gesammelt, die man dann hat. Also das ist im Prinzip frei zugänglich. Man kann sehen, dass es dort ein Steuergerät gibt. Und dort wird die Verarbeitung aller Signale im Prinzip dann durchgeführt. Ja, ja, okay. Aber das heißt, es gibt von jeder Induktionsschleife, die irgendwo neu verlegt wird, muss erstmal ein Kabel gezogen werden eben zu diesem Steuergerät und gut, die großen Kreuzungen sind sowieso schon dann hier angeschlossen, logischerweise. Bei den großen Kreuzungen haben wir keine Probleme. Wir haben dort Probleme, wo wir relativ weit von so einem Kreuzungspunkt entfernt sind. Dort muss man dann immer genauer schauen, wie kann man das Signal denn dann entsprechend an so ein Steuergerät weitergeben. Liegt einfach daran, das Steuergerät ist direkt eben mit dem Verkehrsrechner, der nochmal oben drüber steht, verbunden. Und damit hat man es natürlich einfacher, die Daten dann entsprechend zu übermitteln. Ja. Und das Steuergerät schickt das die Daten kontinuierlich oder sammelt das eine Stunde lang und schickt dann? Nein, das Steuergerät sammelt kontinuierlich. Wir erhalten 90-Sekunden-Werte, also geglättet auf 90 Sekunden. Die Daten werden uns übermittelt. Die 90-Sekunden-Werte werden bei uns auch verarbeitet. Es ist so, dass bei uns die 90-Sekunden-Werte, um eine Gesamtverkehrslage zu ermitteln, mehrere 90-Sekunden-Werte verwendet werden, weil die Taxidaten nicht ständig kommen. Okay. Also wir haben nachher eine Verkehrslagedarstellung, die 5 Minuten alt ist, wobei das vollkommen ausreicht. Eine 5 Minuten alte Verkehrslage, die reicht. Und deswegen haben wir da nicht die 90-Sekunden-Werte, sondern haben im Prinzip die 5-Minuten-Werte. Ja. Okay. Wobei wir uns die 90-Sekunden-Werte trotzdem auch rausgreifen können. Das ist kein Problem, aber dieses Zusammenfügen von Taxidaten und Messstellen dauert eben etwas länger, weil man einen gewissen Algorithmus nochmal dahinter hat. Und von diesen Messstellen kommt dann eben dieser Belegungsgrad? Ist das dann eine Zahl oder wie kann man sich das vorstellen? Belegungsgrad plus Verkehrsstärke sind die zwei Zahlen. Und die bekommen wir in unserem System angezeigt. Und je nachdem, wie dieser Belegungsgrad und diese Verkehrsstärke gerade aussieht, haben wir sowohl für Belegungsgrad als auch für die Verkehrsstärke Schwellwerte, wo es dann heißt, wenn das über das und das drüber geht, dann ist es zähfließender Verkehr und wenn es da drüber geht, ist es Stau. Und das muss natürlich auch ständig justiert werden, weil man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man das einmal einfach festlegt, sondern man muss schon rausgehen und muss gucken, was ist denn wirklich stockender Verkehr auf dieser Strecke oder was ist Stau auf dieser Strecke? Das ist durchaus pro Strecke unterschiedlich. Also die Schwellwerte sind unterschiedlich von Strecke zu Strecke. Ja. Also es ist nicht so einfach, dass ich sage, okay, ich nehme ein Buch raus und sage, die Schwellwerte sehen so und so aus und ich setze rein, sondern das ist durchaus ganz, ganz unterschiedlich. Und wer entscheidet das dann? Das entscheiden unsere Ingenieure im Prinzip, indem man rausgeht, sich das mal anschaut, auch über die Kameras beobachtet, wie sieht das Ganze aus, wo ist aus unserer Sicht denn der zähfließende Verkehr und wo ist Stau. Natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, ist es in gewisser Weise ein bisschen subjektiv beeinflusst. Wenn ich Sie fragen würde, ist das jetzt stockender Verkehr oder Stau, gehen die Meinungen natürlich auseinander. Aber gibt es denn da irgendwie so ein bisschen so eine Daumenregel oder irgendeine so eine allgemeingültige Definition? Weil ist Stau wirklich nur, wenn es komplett steht oder wie ist das? Das ist eben der Graubereich, ja. wo jeder im Prinzip auch was anderes sagen würde. Okay. Wenn ich noch langsam rolle, sagen viele, es ist Stau, andere sagen, es ist noch zähfließender Verkehr. Das ist auch bei den Autobahnmeldungen natürlich häufig so. Wenn Sie Verkehrsmeldungen hören, das heißt stockender Verkehr, das ist subjektiv, je nachdem, wer es gerade ermittelt. Okay. Keine Frage. Also da wird man auch wahrscheinlich nie den Punkt erwischen, wo man sagt, okay, das ist jetzt für alle ein Stau, das ist für alle ein zähfließender Verkehr. Man muss nur einfach mal definieren, was ist es für uns denn eigentlich in dem Fall. Und für uns ist es natürlich auch eine Geschichte, ab wann greifen wir denn ein? Und das ist dann natürlich für uns hier ein Wert, den wir uns einfach festlegen. Ja, okay. Sie haben jetzt gesagt, mit diesen Induktionsschleifen kann man auch zum Beispiel eben den Fahrzeugtyp bestimmen. Das kommt aber nicht defaultmäßig immer bei Ihnen an, sondern da müssen Sie das dann gesondert irgendwie anfordern oder auswerten. Da müssen wir gesondertes anfordern und auswerten, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Uns interessiert, wie der Verkehrsfluss ist. Uns interessiert zunächst mal nicht, wie viel LKW-Anteil haben wir und so weiter. Das ist dann wieder was die Planung angeht. Ja. Hat sich was verändert beim LKW-Anteil, weil ich irgendwo eine Restriktion im Stadtgebiet eingebaut habe, dass ich irgendwo ein LKW-Durchfahrtsverbot habe und so weiter. Ließe sich aber dann machen, diese Auswertungen dann mal laufen zu lassen. Mhm. Okay. Gut. Wie sieht es denn aus auf der Seite der öffentlichen Verkehrsmittel? Was können Sie da messen? Dort ist es so, dass wir das rechnergestützte Betriebsleitsystem der SSB haben. Das müssen Sie sich so vorstellen. Da haben Sie eine Übersicht in der Software über alle Fahrzeuge, die momentan unterwegs sind. Die kann man sich auf dem Bildschirm anschauen. Man hat die einzelnen Linien der Stadtbahnen und Busse. Man sieht, an welcher Stelle sind die Busse und Stadtbahnen momentan. Die werden auch per GPS geortet. Und man sieht, wo sind die Haltestellen der Fahrzeuge und wo befinden sie sich gerade. Befinden sie sich zwischen der Haltestelle, befinden sie sich an der Haltestelle. Mhm. Das wird alles über das System angezeigt. Und über das System wird auch angezeigt, wie die aktuelle Fahrplanlage dieses Fahrzeugs ist. Mhm. Bedeutet, hat ein Bus 2 Minuten Verspätung beispielsweise, hat er mehr Verspätung, ist er pünktlich, hat er vielleicht auch mal eine Verfrühung, kann durchaus alles sein. Das ist für uns ein Indikator oder eine erste Informationsquelle, wie es denn ÖPNV-mäßig läuft. Wo wir dann von hier aus der IVZ dann eingreifen ist, wenn diese Verspätung einfach zu hoch wird. Ich sage mal, kleinere Verspätungen kommen einfach auch durch einen Fahrgastwechsel zustande, der einfach etwas länger dauert. Wenn die Verspätung aber höher ist, dann sollte man mal schauen, woran liegt denn das Ganze. Mhm. Und dann ist es quasi bildlich gesprochen so, dass der SSB-Operator die Hand hochhält und sagt, ich habe hier ein Problem, wir sollten mal schauen, woran das liegt, dass dieser Bus oder diese Stadtbahn so viel Verspätung aufgebaut hat. Das findet dann wieder gesamt statt mit allen Partnern, dass jeder quasi über seine Medien mal ermittelt, woran kann denn das auf dieser Strecke liegen. Entweder weiß man es schon im Vorfeld, weil man es schon ermittelt hat, oder man muss es dann eben ermitteln. Und da ist es dann auch so, dass man wissen muss, wir können für dieses Fahrzeug, das die Verspätung aufgebaut hat, nicht mehr so wahnsinnig viel tun. Ja. Man muss wissen, in Stuttgart sind die ÖPNV-Fahrzeuge, Busse und Stadtbahn an den Kreuzungspunkten, an den Knotenpunkten bevorrechtigt, haben eine ÖPNV-Bevorrechtigung und das heißt, die kommen eigentlich schon so schnell wie möglich über diese Kreuzung drüber. Das heißt, die kriegen halt schnell grün. Sie kriegen relativ schnell grün und wir können relativ wenig machen für dieses Fahrzeug. Mhm. Was wir tun können ist, wir ermitteln, woran liegt's und versuchen, dass diese Verspätung die Folgefahrzeuge, also das nächste Fahrzeug auf dieser Linie, nicht auch noch aufbaut. Ja. Das heißt, das ist eigentlich unser Ziel. Durch die ÖPNV-Bevorrechtigung wie gesagt, ist er schon so schnell wie möglich an seinem Ziel. Und das Folgefahrzeug soll dann eben diese Probleme nicht mehr haben. Mhm. Okay. Sie schauen aber nicht drauf, wie viele Fahrgäste sind in einem Fahrzeug, sowohl Auto als auch Bus oder Straßenbahn. Das interessiert uns grundsätzlich nicht. Wir schauen danach, wie kommen die Fahrzeuge durch, wie läuft der Verkehr, sei es auf der Straße, sei es auf der Schiene. Wie viele Fahrgäste ist uns zunächst mal egal. Also wir machen jetzt keinen Querverweis, dass wir sagen, da sind mehr Fahrgäste drin, deswegen muss der schneller vorankommen und so weiter, sondern uns geht es um das Gesamte, um das Kollektiv. Und auch so eine Planung wie, keine Ahnung, da ist jetzt ein Fußballspiel, wo noch mehr Fahrgäste in der Stadtbahn sind als sonst, deswegen muss jetzt noch ein weiterer Zug eingesetzt werden oder so, das bleibt dann auch der SSB überlassen. Das läuft nicht bei uns, das läuft bei der Betriebsleitstelle der SSB. Ja. Die entscheiden dann auch, muss dann noch ein zusätzlicher Zug eingesetzt werden. Ich bringe mal das Beispiel, letztes Wochenende hatten wir diesen Zugunfall am Hauptbahnhof. Mhm, eine Entgleisung. Und die Entgleisung, genau. Und da war es so, dass die SSB dann ad hoc zusätzliche Züge eingesetzt hat. Mhm. Das hat mit uns zunächst mal nichts zu tun gehabt. Es ist dann eher so, wenn man jetzt mal auf die Busse, weil wir da einfach mehr machen können. Wenn zusätzliche Busse eingesetzt werden, schauen wir einfach, ob die Route auch dementsprechend frei ist, dass der Bus da auch gut fahren kann. Ja. Das ist dann okay. Wieder unsere Aufgabe, zu schauen, dass der Bus nach Möglichkeit gut durchkommt. Ja, okay. Gut. Was gibt es noch für Möglichkeiten, sich in Stuttgart fortzubewegen? Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Schiff? Gucken Sie sowas an? Keine Ahnung, Flugverkehr wahrscheinlich nicht. Flugverkehr gucken wir jetzt weniger an. Ja. Ich sage mal, der Flughafen ist auch außerhalb der Stuttgarter Gemarkung. Nein, das ist jetzt, wir haben damit einfach nichts zu tun. Ja. Das, mit dem Luftraum haben wir tatsächlich nichts zu tun. Wo wir momentan dabei sind, ist, dass wir uns überlegen, inwiefern kann eine Verkehrsleitzentrale bei Fußgänger- und Radverkehr etwas tun. Mhm. Da sind wir jetzt tatsächlich noch ein bisschen in den Anfängen. Das Thema ist wichtig und die Fußgänger und Radfahrer sollen natürlich in keinster Weise benachteiligt werden. Wir sind schon eine Verkehrsleitzentrale, die sich um jeden Verkehrsträger kümmern sollte und auch das versuchen wir auch so zu tun. Und wir wollen jetzt einfach noch mehr in die Tiefe. Was können wir für Fußgänger und Radfahrer denn eigentlich tun? Ja. Aber wie gesagt, da sind wir momentan in Gesprächen und auch mit den anderen Ämtern, was denn da möglich wäre. Wie kann eine Verkehrsleitzentrale denn eigentlich auch für diese Verkehrsträger was tun? Da muss man einfach noch abwarten, wie das dann weitergeht. Mhm. Aber da könnte man sich auch vorstellen, dass man irgendwelche per Kamera irgendwelche Messungen macht oder. Ja, also wir haben derzeit eine Messung für die Fahrräder, wo wir zählen, wie viele Fahrräder über eine spezielle Strecke denn fahren. Und das hat für uns jetzt schon sehr, sehr viele Informationen gegeben, weil man sich zunächst mal auch gar nicht vorstellen konnte, wie viele Fahrräder fahren denn dort eigentlich. Und da welche Strecke ist das? Das ist die Strecke auf der König-Karls-Brücke, wenn Sie von der Innenstadt nach Bad Cannstatt fahren. Okay, ja. Und dort ist eine Induktionsschleife in der Fahrbahn im Radweg und dort werden die Radfahrer gezählt. Und dort hat sich herausgestellt, dass wir einen erheblichen Anteil Radfahrer dort haben, der tagtäglich dort fährt. Ja. Und das war für alle sehr, sehr überraschend. Wir haben dann sogar eigene Zählungen durchgeführt, weil wir gesagt haben, der Technik glauben wir jetzt irgendwie nicht, das sind so extrem viele. Und wir haben aber herausgefunden, dass wirklich die Technik komplett gut funktioniert hat, perfekt funktioniert hat. Und wir einfach alle total überrascht waren, wie viele Radfahrer dort wirklich auch in Stuttgart unterwegs sind. Stuttgart gilt ja jetzt nicht unbedingt als die Radfahrerstadt, aber man sieht, wie viele Radfahrer da tatsächlich unterwegs sind. Von welchen Zahlen sprechen wir da? Also wir sprechen dann auf der Brücke von 3.500 Fahrrädern, die tagtäglich dort unterwegs sind. Und da sieht man schon, welche Verkehrsstärke dort radfahrtechnisch auch ist. Und der Radfahrverkehr soll in Stuttgart noch viel, viel mehr gefördert werden. Es werden auch immer mehr Radwege gebaut. Und da ist es tatsächlich auch ein Thema der IVLZ, sich um den Radverkehr mehr zu kümmern. Ja. Aber eben auch um die Fußgänger, die natürlich über die Straßen drüber müssen, da zu schauen, dass die nach Möglichkeit gut bedient werden. Ja, okay. Gut. Machen Sie auch Messdatenerfassung mit Kameras? Wir machen Messdatenerfassung eigentlich nur visuell über die Operatoren. Also das heißt, wir messen mit den Kameras zunächst mal nichts, sondern es ist die Beobachtung der Menschen, der Kollegen, sage ich jetzt mal, im Leitraum, die quasi schauen, wie fließt der Verkehr. Okay, und also es gibt an bestimmten Punkten, gibt es Kameras? Wir haben im Prinzip nennen es jetzt mal neuralgischen Punkten, hauptsächlich in der Innenstadt, an den großen Knotenpunkten, an den großen Kreuzungspunkten wie dem Gebhard-Müller-Platz, dem Arnulf-Klett-Platz, dem Rote-Bühl-Platz, dem österreichischen Platz und so weiter, haben wir Kameras installiert. Mhm. Und wahrscheinlich auch in den Tunnels, oder? Und in den Tunnels sowieso. Ja. Ich gehe gerade noch mal kurz auf die Kreuzungspunkte, ehe ich zu den Tunnels komme. An den Kreuzungspunkten haben wir es installiert, einfach wirklich, weil dort der Verkehr eben auch massiv ist, dort der ÖPNV drüber fährt und so weiter, dass wir einfach sehen, sehen, wie es dort abläuft. Ja. Ich will kurz nochmal den Querverweis auf die Messdaten anstellen. Es ist so, über die Messdaten, über die Induktionsschleifen, über die Taxis erhalten wir nur den aktuellen Verkehrsfluss. Mhm. Wir wissen aber nicht, wenn wir einen Stau detektieren, was ist dort wirklich passiert. Mhm. Bedeutet, wenn ich nur den Verkehrsfluss weiß, kann ich im Prinzip trotzdem noch nicht eingreifen, sondern ich muss eigentlich wissen, was ist genau dort passiert, damit ich die richtigen Maßnahmen für das Ereignis dann ergreifen kann. Und deswegen wollen wir eigentlich beides, Messstellen und Kameras, dass ich über die Messstellen einen Gesamtüberblick über die Stadt habe. Wie läuft es denn derzeit? Dann bekomme ich einen Hinweis, Achtung, hier kommt stockender Verkehr. Dann kann ich gezielt über Kameras dann auf diese Strecke gehen. Mhm. Ich kann nicht 200, 300 Kameras auf einmal begutachten. Das übersteigt einfach das menschliche Auge irgendwann und auch die menschliche Konzentrationsfähigkeit. Deswegen braucht man die Information über die Messstellen. Sie haben die Tunnels gerade angesprochen. In den Tunnels haben wir natürlich Kameras aus Sicherheitsgründen. Die laufen bei uns auch auf. Die laufen aber zusätzlich auch im Führungs- und Lagezentrum der Polizei auf, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Denn die müssen 24 Stunden überwacht werden. Diese Aufgabe ist nicht bei der IVLZ, die ist aktuell bei der Polizei. Wäre die Aufgabe bei uns hier in der IVLZ, müssten wir auch 24 Stunden besetzt sein. Okay. Und deswegen auch diese Verteilung, dass eben die Polizei die Kameras überwacht. Nichtsdestotrotz sind die Kameras in den Tunnel für uns natürlich wichtig, um einfach auch zu sehen, wie läuft der Verkehr in den Tunnel. Wenn was passiert ist, was ist dort passiert? Wir haben letzte Woche im Häslacher Tunnel einen liegen gebliebenen LKW gehabt, der dann auch noch Benzin verloren hat. Und dementsprechend hat man natürlich ein größeres Chaos in der Stadt. Und da war es für uns natürlich auch wichtig zu sehen, wie läuft es denn in Tunnel, beziehungsweise was ist jetzt passiert und wie lange dauert denn das aktuell? Oder kann es denn eventuell dauern? Die Kamerabilder werden nicht aufgezeichnet, das vielleicht noch als Information. Es ist ein reines visuelles Medium, das ich mir anschauen kann, aber wenn die Situation vorbei ist, habe ich keine Möglichkeit, mir die Situation zurückzuholen. Das ist einfach datenschutzrechtlich so und die Kamerabilder dürfen nicht aufgezeichnet werden. Ja. Gut, jetzt hatten wir die Taxidaten, die Induktionsschleifen. Ich weiß nicht, wie viele Induktionsschleifen oder wie dicht sind diese Induktionsschleifen in so einer Hauptverkehrsstraße? Also wir haben aktuell im Stadtgebiet 300 Induktionsschleifen, die verteilt sind, die so verteilt sind, dass wir uns den Verkehrsfluss gut ermitteln können. Das ist unterschiedlich. Mhm. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es alle 100 Meter eine Induktionsschleife kommt. Es ist immer die Frage, wie viele Straßen kommen denn von außen auch rein? Und dementsprechend hat man mal mehr, mal weniger eine Induktionsschleifendichte. Das wird von uns im Prinzip bestimmt, wie brauchen wir es denn und in welchem Raster brauchen wir es. Sodass man natürlich eine große Strecke auch mal zusammenfasst und dann im Prinzip auch die Darstellung bringt, hier ist jetzt Stau, wenn bis zu dem und dem Bereich dann die Induktionsschleife anschlägt. Ja, okay. An der Stelle, wo sie eben liegt. Gut. Dann gibt es die Kameras eben an den großen Kreuzungen und in den Tunnels. Genau. Gibt es weitere Messmethoden? Derzeit nicht. Wir sind würde ich dran, dass wir auch versuchen, mit den Navigationssystemherstellern mal zu reden, um einfach das Netz dichter zu machen. TomTom macht eine Verkehrslageerfassung über seine TomTom-Geräte, über seine Navigationsgeräte. Dort sind wir gerade im Gespräch, inwiefern diese Daten für uns nützlich sind, um auch da den Verkehrsfluss adäquat zu erhalten. Das ist aber momentan noch im Werden. Wir haben eben das Problem, dass wir nicht überall eine Verkehrslageerfassung haben und deswegen versuchen wir natürlich auch flächendeckend das in irgendeiner Weise hinzubekommen. Es läuft auch momentan ein Projekt, in dem wir die Verkehrslageerfassung der Stadt verknüpfen wollen mit der Verkehrslageerfassung des Landes, bedeutet auf den Autobahnen und Bundesstraßen. Da ist es aber so, dass wir natürlich dann auf den Autobahnen, Bundesstraßen und im Stadtgebiet Stuttgart ist die Verkehrslageerfassung noch relativ gut. Kommen wir etwas weiter raus in die Region Stuttgart, ist die Verkehrslageerfassung gleich null. Okay. Wo wir eben uns eben überlegen müssen, wie bekommen wir dort denn die Verkehrslage, um im Prinzip dann auch in die Richtung zu gehen eines regionalen Verkehrsmanagements, was auch von Landesseite sehr befürwortet wird, es so zu tun. Mhm. Okay. Wie ist das bei Großveranstaltungen? Bekommen Sie da auch Bilder, keine Ahnung, aus dem Hubschrauber oder sowas? Also es ist so, dass wir zum einen unsere eigenen Kamerabilder haben. Habe eins noch vergessen, wir bekommen auch die Kamerabilder der SSB, die an den Haltestellen und ich sage jetzt mal an den Gleiswechseln, das heißt, bedeutet an wichtigen Weichen platziert sind. Das heißt, wir bekommen Bilder von Stellen, wo wir eigentlich keine eigenen Kameras haben, also keine eigenen städtischen Kameras, bekommen wir sie von der SSB als Partner, natürlich perfekt. Ist ein gewisser Synergieeffekt, wo wir uns Kosten einsparen können, weil wir dort keine zusätzlichen Kameras mehr brauchen. Ja. Wir können teilweise die Schiene, die Straße und so weiter alles gemeinsam beobachten mit dieser Kamera und das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Synergieeffekt. Die Kamerabilder erhalten wir auch von mobilen Einsatzkräften, sage ich jetzt mal. Die Hubschrauberbilder sind ein Thema, dass bei Großveranstaltungen der Hubschrauber entsprechende Strecken abfliegt. Der Hubschrauber ist auch sehr, sehr häufig unterwegs, wenn es mal wieder einen Unfall auf der Autobahn gibt. Ist für uns wichtig. Wir steuern die Autobahn zwar nicht, aber die Information ist für uns wichtig, weil wenn es mal wieder einen LKW-Unfall auf der Autobahn gibt, dann ist es eben so, dass der Verkehr dann relativ schnell durch das Stadtgebiet Stuttgart durchdrückt. Ja. Weil wir eben keinen Autobahnring haben und dementsprechend kann die Umleitung bzw. der Ausweichverkehr eigentlich nur über das Stadtgebiet gehen. Und dementsprechend ist es für uns natürlich wichtig zu wissen, wie sieht die Verkehrslage auf der Autobahn aus, was ist das für ein Unfall, wie lange kann es dauern, sodass wir uns ein bisschen darauf einstellen können, was rollt denn da auf uns jetzt eigentlich zu. Genauso ist es so, wenn es Einsätze von Polizei gibt, erhalten wir auch dort teilweise diese mobilen Kameras, gerade bei Großveranstaltungen ist es häufig so, bei den Public Viewing Veranstaltungen, ich nehme nur mal das Beispiel, auch die Kameras, wie es auf dem Schlossplatz aussieht mit dem Public Viewing, was für uns natürlich auch wichtig ist, um zu wissen, wie viele Zuschauer oder Besucher sind denn schon da, kommen noch viele und so weiter, um einfach auch die Anreise dann entsprechend noch zu unterstützen. Ja. Gut, wenn wir jetzt nichts mehr an Messdatenerfassung vergessen haben, würde ich vorschlagen, wir gehen über zu dem Thema, wie kann man denn jetzt eingreifen, wenn, ich weiß nicht, wir können ja vielleicht einfach mal ein Beispiel machen. Also vielleicht können wir eine Information noch dazu bringen. Wir haben jetzt, sind jetzt alle Partner so ein bisschen durchgegangen. Mhm. Welche Informationen gibt es denn? Wir haben jetzt einmal die SSB und einmal das Tiefbeamt gehabt von den Informationen, bedeutet von den Messstellen, von den Taxidaten und was die SSB zur Verfügung hat. Wir haben jetzt natürlich noch die zwei anderen Partner wie die Polizei und das Amt für öffentliche Ordnung. Auch dort erhalten wir Informationen. Bei der Polizei ist es so, dass wir über den Einsatzleitrechner Informationen erhalten. Das heißt über jeglichen Polizeieinsatz, der derzeit in der Stadt stattfindet. Da muss man sich die Verkehrlichen dann entsprechend rausfiltern, was aber kein Problem ist für die Operatoren. Das heißt, da erhalten wir dann auch Informationen, was ist denn wo gerade passiert. Also das ist relevant für Unfälle, wenn die irgendwie eine Straße blockieren oder auch, keine Ahnung, wenn irgendwo eine Demo ist und Richtig. Die Polizei deswegen dann absperrt. Genau, dass wir da einfach die Informationen erhalten, auf welchem Stand sind wir. Gerade bei diesem Unfall beispielsweise, ist schon jemand vor Ort, ist die Unfallstelle schon abgesichert, was ist passiert und so weiter. Das ist das eine Medium. Das andere Medium ist der Polizeifunk, den wir hier natürlich haben, sodass man in beide Richtungen im Prinzip funken kann. Und wir von draußen die Informationen reinbekommen, aber auch wir nach draußen fragen können, wie sieht es denn aus? Wir können direkt dann die entsprechenden Kollegen ansprechen, sodass wir dort dann auch weitere Informationen bekommen, ja. Wie es denn aktuell örtlich auf dieses Ereignis bezogen aussieht. Ja. Wir sind dann wieder da quasi das, was wir örtlich an Informationen bekommen, auf das gesamte Stadtgebiet irgendwo zu übertragen und dass wir den Gesamtüberblick haben. Beim Amt für öffentliche Ordnung ist es so, dass wir dort ein System haben, das nennt sich Verkehrsinformationszentrale. Dort haben wir relevante Daten drin, wie Baustellen, Veranstaltungen und so weiter, um einfach zu wissen, wo finden denn gerade Baustellen statt, wo finden Veranstaltungen statt. Und was für uns auch wichtig ist, wenn wir irgendwo einen Stau ermitteln, dann wollen wir die Ursache dieses Staus natürlich wissen. Und da ist es so, dass häufiger auch mal Baustellen die Ursache sind. Und dementsprechend kann man in das System dann auch nochmal reingehen und kann sagen, hier ist eine Baustelle, die verursacht uns gerade einen relativ großen Stau. Ist diese Baustelle denn überhaupt genehmigt? Wir haben des Öfteren den Fall, dass Baustellen so nicht genehmigt sind und uns deswegen extreme Verkehrsprobleme verursachen. Das sind dann aber wahrscheinlich keine öffentlichen Baustellen, oder? Teils. Es sind auch öffentliche Baustellen, wo sich die Bauleiter oder die Baufirmen nicht an die Zeiten halten, okay. die vorgegeben sind. Ja. Die sind vielleicht genehmigt, aber eben nicht für diesen Zeitbereich. Okay. Die finden dann morgens um 8 oder morgens um 7.30 Uhr schon statt. Genehmigt sind sie aber erst ab 10. Ja. Und dementsprechend greifen wir dann ein und lassen diese Baustellen auch einstellen. So weit möglich. Wenn ein Loch gegraben ist, ist es gegraben, dann können wir auch nichts mehr tun, dann muss man eben mit anderen Mitteln, mit Geldstrafen und so weiter dann dementsprechend hantieren. Aber das ist ein wichtiges Medium deswegen, diese Verkehrsinformationszentrale, diese Software, um sich die Informationen einfach auch herauszuholen. Genauso ist es so, wenn wir Ausfälle von Ampelanlagen mal haben, technischen Defekt, dann ist es auch wichtig zu wissen, geht über diese Ampelanlage ein Schulweg beispielsweise. Mhm. Diese Informationen sind auch in dem System drin. Und dementsprechend kann man dann auch wieder eingreifen, kann Informationen weitergeben an die Polizei, dass geregelt werden muss, weil dort eben ein Schulweg drüber geht. Und das sind einfach so kleinere Aufgaben, die wir nebenbei dann auch noch haben. Und die wo wir aber relativ viel Informationen auch aus diesem System dann herausholen können. Also das sind dann eben nicht diese Momentaufnahmen, sondern so längerfristige Daten im Prinzip. Längerfristige Daten und das System wurde auch deswegen entwickelt, um Konflikte zwischen Baustellen und Veranstaltungen zu minimieren bzw. zu vermeiden, weil in diesem System auch alle Baustellen und Veranstaltungen genehmigt werden müssen auf dem Hauptverkehrsstraßennetz. Und damit kann es eben nimmer passieren, dass ich zwei Baustellen auf eine und dieselbe Stelle genehmige zum selben Zeitpunkt, sondern die werden dann entsprechend getrennt. Ja. Gut, aber sollen wir dann übergehen zum Thema Steuern, Eingreifen? Ja, genau, das können wir. Ich weiß nicht, vielleicht können wir einfach mal ein Beispiel machen. Also wir haben jetzt irgendwo an einer Kreuzung einen Unfall und es staut sich da. Was macht man dann? Genau, also dann holen wir uns wieder die kompletten Informationen herein, wenn so ein Ereignis passiert. Was ist passiert? Welche Kapazität der Straße haben wir denn noch? Wie viele Fahrstreifen sind gesperrt aufgrund des Unfalls? Und versuchen dann zunächst mal über die Ampelsteuerung entsprechend einzugreifen, dass ich versuche, die Kapazität etwas zu erhöhen. Das wird uns im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr vermutlich nicht so groß gelingen, weil dort schon die leistungsfähigsten Programme im Prinzip laufen. Also leistungsfähig heißt, dass ich den Verkehr adäquat über die Kreuzung drüber bringe. Und da kann ich dann einfach auch nicht mehr Grünzeit für die Richtung geben. Ja. Es gibt aber dann Bereiche außerhalb des Berufsverkehrs, wo ich einfach auch ein bisschen jonglieren kann mit den Grünzeiten der Kreuzungen. Und da haben wir eine komplette Übersicht über die Kreuzungen der Stadt. Wir haben 805 Kreuzungen, die Ampel geregelt sind, oder 805 Ampelanlagen in der Stadt. Und auf die können wir fast alle zugreifen. Also auf die relevanten können wir sowieso zugreifen. Das heißt, wir können dort steuernd eingreifen über die Regelung der Grünzeitverteilung. Mhm. Bedeutet, wir schauen nach, welche Programme haben wir zur Verfügung und versuchen dann die Programme zu schalten, die auch den Verkehr etwas beschleunigen. Wir haben an manchen Ampelanlagen auch die Möglichkeit, ich nenne sie immer sogenannte Putzprogramme zu schalten. Das bedeutet, dass ich einfach für ein paar Minuten ein Programm schalte mit sehr, sehr langer Grünzeit für beispielsweise die Hauptrichtung oder auch mal die Nebenrichtung. Die kann ich aber immer nur ganz kurz reinschalten, weil ich eben sonst die Nebenrichtung komplett blockiere. Ja. Und auch, ich muss aufpassen mit den Fußgänger-Radfahrern, genau das Problem, das Thema, das wir vorhin hatten. Das heißt, ich kann das nur ganz kurz mal machen, um den Verkehr wieder langsam ins Fließen zu bringen. Und das sind auch so Effekte, wenn ich das 10 Minuten mal mache, dann bekomme ich den Verkehr auch wieder einigermaßen ins Fließen. Nicht immer, aber an vielen Stellen gelingt uns das, dass es einfach wieder ins Rollen kommt und wir nicht stehen. Und dementsprechend kann man mit den Programmen, die in diesem Steuergerät, das vor Ort ist, hinterlegt sind, jonglieren. Okay. Wir sind nicht dafür zuständig, wie die Steuerung, die das Steuergerät automatisch macht. Das Steuergerät vor Ort hat automatisch die Programme für die Hauptverkehrsspitzen integriert, auch für die Nacht, für den Abend und so weiter. Das läuft automatisch über eine sogenannte Jahresautomatik ab, bedeutet, da sind die Zeiten hinterlegt. Wir greifen nur ein, wenn es spezielle Ereignisse gibt. Sei es Veranstaltungen, sei es Baustellen, sei es Unfälle oder die Demonstrationen und so weiter, dass wir dann entsprechend mit den vorhandenen Programmen eingreifen können. Also wir können nicht sagen, ich hätte es dort gern 10 Sekunden mehr grün und ich mache kurz klick, klick, klick und habe 10 Sekunden mehr grün für die Richtung, sondern wenn ich da kein entsprechendes Programm dafür habe, dann kann ich das so auch einfach nicht tun. Also das geht auch nicht bei diesen Putzprogrammen? Da habe ich ein Programm hinterlegt, das dann so und so viele Sekunden grün für die entsprechende Richtung hat. Ja. Und wenn ich das zunächst mal nicht zur Verfügung habe, kann ich das auch so nicht tun. Okay. Dann kann ich den Wunsch an die entsprechenden Stellen weitergeben. Wir brauchen da ein Programm, das uns eine Grünzeitverteilung in dieser Art eben gibt. Und dann muss es eben auch entwickelt werden und vom Ingenieurbüro dann quasi entwickelt werden. Okay. Vermutlich fließen ja Ihre Erkenntnisse da sowieso zurück, oder? In diese immer. Jahressteuerungen. Grundsätzlich. Also auch wenn uns auffällt, dass die Jahresautomatik, diese Steuerung über die Zeit so nicht mehr passt, geben wir das natürlich weiter und können es teilweise auch von uns aus hier ändern, dass wir in diese Jahresautomatik eingreifen können und können diese Zeit eben ändern. Wir haben das im Bereich der Cannstatterstraße, der B14, in die Innenstadt gemacht. Da hat sich herausgestellt, dass wir ab ca. 9.30 Uhr immer wieder Rückstaus hatten. Und da hat sich herausgestellt, dass die Jahresautomatik um 9.30 Uhr in das Tagesprogramm schaltet. Und dann hat man einfach diese Jahresautomatik geändert und hat gesagt, okay, das morgendliche Spitzenprogramm läuft bis um 10. Ja. Und so haben die Beobachtungen, die wir hatten, einfach auch da reingespielt, dass man die Jahresautomatik dann leicht um eine halbe Stunde nach hinten gezogen hat und dann erst in das Tagesprogramm gegangen ist. Mhm. Und solche Dinge geben wir natürlich weiter. Wir haben auch relativ viele Wünsche. Natürlich kosten die Wünsche alle Geld, keine Frage, um so ein Signalprogramm zu entwickeln. Aber wir haben die Wünsche und einige werden dann auch umgesetzt. Mhm. Bei diesen Putzprogrammen muss man wahrscheinlich, also bei der Entwicklung des Programms, relativ stark aufpassen, weil also aus Benutzererfahrung kann ich sagen, wenn ich irgendwo an der Ampel bin, zumindest als Fußgänger oder als Fahrradfahrer, wo es jetzt irgendwie doppelt so lang rot ist wie normalerweise, dann gehe ich irgendwann bei Rot rüber, weil ich denke, die Ampel ist kaputt. Deswegen darf man das nicht lange machen. Das muss man, darf man nur einen ganz kurzen Zeitraum überhaupt reinschalten, sodass genau solche Effekte nicht passieren. Also was dann der Fall ist, die Wartezeiten werden nie so hoch, dass sie extrem lang warten müssen. Also dass sie dann wirklich sagen, ich laufe als Fußgänger los. Mhm. Das passiert gar nicht, weil es ist immer eine Wartezeitabfrage in diesen Programmen dahinter. Das heißt, wir machen das kurz und um einfach den entsprechenden Verkehrsteilnehmern dann zu beschleunigen, in dem Fall die Autos, wobei jetzt auch die Überlegung ist, inwiefern kann man sowas mit Radfahrern und Fußgängern machen. Das sind auch so Themen. Und dass man dann entsprechend nicht zu lange warten muss, denn dann greift irgendwann ein Wartezeitkriterium, sodass sie auf jeden Fall drankommen. Okay. Das ist in der Steuerung hinterlegt, ein Wartezeitkriterium, das dann auf jeden Fall die Nebenrichtung, die Fußgänger, die Radfahrer und so weiter bedient werden. Ja, okay. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, dass man dort jetzt 10 Minuten warten müsste, ich sage es jetzt mal, und also gefühlt 10 Minuten, muss man ja immer sagen, was ja viel, viel, viel kürzer ist, ja. Sondern dass man dementsprechend dann auch bedient wird. Ja, okay. Und das heißt einfach, dass die Grünzeit von anderen Richtungen ein bisschen kleiner gemacht wird, dass ich vielleicht nur 5 Sekunden grün kriege in der Nebenrichtung, weil ich die Kapazität aber momentan auch habe, weil dort gar nicht so viel Verkehr ist und ich kann diese Grünzeit einfach den anderen Richtungen noch zugeben. Mhm, ja. Um das geht es eigentlich. Es ist einfach eine andere Grünzeitverteilung, die ich habe, möglicherweise ein längerer Umlauf, den ich habe, aber die Grünzeit wird einfach anders verteilt. Ja, okay. Ist es nicht bei den Straßenbahnen so, dass die Fahrer selber auch manchmal zu den Signalen hingehen und da irgendwas umstellen? Das kann ihnen dann passieren. Ist insbesondere bei der Stadtbahn dann so. Da kann es passieren. Die Stadtbahn fordert ihre Freigabezeit an. Mhm. Das heißt, sie fahren über einen Anforderungsbereich und dann erhält die Ampelanlage den Hinweis, Achtung, hier ist eine Stadtbahn. Jetzt kann aber diese Technik mal gestört sein, dass ich quasi über diese Koppelspule, wie das heißt, drüber fahre und sie reagiert nicht. Dann steht die Stadtbahn vor dem Signal und bekommt natürlich kein Grün, weil die Ampel überhaupt nicht weiß, dass hier eine Stadtbahn da ist. Dann muss der Fahrer aussteigen, muss an die Signalanlage ran, an die Ampelanlage, hat einen Schlüssel und das nennt man dann Schlüsseln. Der holt sich dann über den Schlüssel die Freigabe, steigt wieder ein und er bekommt dann entsprechend seine Freigabe. Und das deswegen hat dann eine höhere Priorität als das Programm, das von außen gesteuert wird. Das ist dann wie, wenn Sie über diese Koppelspule drüber fahren. Ah, okay. Das ist im Prinzip nur manuell die Koppelspule aktiviert. Mehr ist das zunächst mal nicht. Das hat nichts mit einer höheren Priorität zu tun, sondern einfach nur, er sagt, ich bin hier. Du hast mich nicht erkannt, ja, aber ich bin hier. Bitte gib mir eine Freigabe. Und dann läuft das ganz normal im Steuergerät so ab, wie wenn er sich angefordert hätte. Und von daher kann er sich manuell einfach seine Grünzeit dann holen. Ja, okay. Und kann auch ein Polizist, der jetzt an dieser Kreuzung ist, wo der Unfall war, kann der auch irgendwie da vor Ort in die Ampelsteuerung eingreifen? Der kann das im Normalfall schon. Der muss dann an dieses Steuergerät ran. Dort gibt es ein sogenanntes Handbedienteil, wo er im Prinzip, ich sage es jetzt mal, die Anlage auf Hand nimmt. Das heißt, da läuft dann nicht mehr der normale Ablauf, sondern er hat quasi ein Gerät in der Hand, wo er die Grünzeiten für jede Richtung quasi darstellen kann. Mhm. Und dementsprechend drückt er drauf und sagt dann, ich hätte jetzt gern Grünzeit für die Richtung, beziehungsweise hält die Grünzeit an, so muss man es an und für sich sagen. Und dementsprechend kriegt dann die Hauptrichtung grün, so lang, bis er wieder drauf drückt. Und so kann er quasi die Grünzeit entsprechend verteilen, sodass er den Stau auch auflöst und nach Möglichkeit so eingreifen kann, dass die Nebenrichtungen natürlich auch keinen Stau bekommen. Aber er kann auf Hand gehen, das nennt sich dann bei uns, die Polizei geht auf Hand. Hat man relativ häufig bei einer Anfahrt zum VfB-Spiel beispielsweise, den Parkhäusern, wo die Polizei dann einfach eine Signalanlage mal auf Hand nimmt, damit ein Linksabbieger, der im Normalfall weniger Grün hätte, einfach mehr Grün kriegt. Und er sieht dann vor Ort, wie der Verkehr läuft und kann dann dementsprechend eingreifen. Okay. Und das heißt aber, da steht dann tatsächlich ein Polizist an diesem grauen Kasten. Genau, da okay, steht ein das Polizist habe ich jetzt draußen noch nie gesehen. Vor Ort und schaut sich die Situation an und kann dann dementsprechend drücken. Das minimiert sich immer mehr, weil wir relativ viele Möglichkeiten von hier aus haben und können dementsprechend die Programme schalten. Das heißt, wir versuchen da natürlich die Polizei auch entsprechend zu entlasten, dass hier Programme entwickelt werden, die genau das abbilden, was der Polizist draußen eigentlich machen würde. Ja. Und dementsprechend muss er nicht alles im Blick haben, sondern das Programm würde wieder alles nacheinander abwickeln. Und deswegen minimiert sich das auch. Früher ist man viel, viel mehr auf Hand gegangen von der Polizei. Auch gerade bei Großveranstaltungen, das gibt es eigentlich fast gar nicht mehr, dass die Polizei da auf Hand geht. Das ist noch was anderes, teilweise, wenn ein Unfall passiert ist. Aber da kann es durchaus auch sein, dass wir mal eine Anlage ausschalten. Dass man eine komplette Ampelanlage ausschalten und die Polizei regelt von Hand. Das kommt auch gelegentlich mal vor, minimiert sich aber auch immer mehr. Gut, was haben Sie denn noch für Möglichkeiten, steuernd einzugreifen? Grundsätzlich ist es so, dass wir auch diverse Alternativroutensteuerungen haben, dass wir quasi den Verkehr oder den Verkehrsteilnehmer informieren können, fahr diese Route, deine Hauptroute ist momentan blockiert. Mhm. Ich bringe ein Beispiel, das ist von, wenn Sie auf der Autobahn von Heilbronn kommen, über die A81, und Sie wollen ins Stadtgebiet, dann ist es so, dass Sie im Normalfall über die Bundesstraße 10 fahren, ja. Ins Stadtgebiet. Und wenn auf dieser Strecke irgendwas wäre, sei es ein Unfall, der eine Vollsperrung bewirkt, aber auch ein größerer Stau, das ist jetzt mal unabhängig davon, was es ist, haben wir die Möglichkeit, bereits auf der Autobahn darauf hinzuweisen, dass man doch nicht die Anschlussstelle Zuffenhausen nimmt, sondern eine weiterfährt und nach Feuerbach fährt und dort die Bundesstraße 295 dann nutzt. Und im Prinzip versuchen wir dann, die Kapazitäten dieser Bundesstraße noch zu nutzen, um den Verkehr einigermaßen abwickeln zu können. Bedeutet aber auch, wir müssen natürlich schauen, wie sind die Kapazitäten auf der Alternativroute. Wenn die auch zugestaut ist, dann macht es keinen Sinn, den restlichen Verkehr da reinzuschicken. Und in dem Fall ist tatsächlich auch noch eine Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg, nämlich mit der Straßenverkehrszentrale, weil wir über die Autobahn routen. Das heißt, wir routen ja von der einen Anschlussstelle zur nächsten und dann müssen wir natürlich erstmal nachfragen, ist dieser Abschnitt denn überhaupt frei? Und können dann, wenn die Straßenverkehrszentrale sagt, jawohl, der Abschnitt ist frei, können wir auf LED-Schildern, die wir quasi auf der Autobahn haben, dementsprechend reagieren. Ja. Und können die Information geben, über Zuffenhausen rein gibt es einen Stau, fahr doch bitte die nächste Anschlussstelle raus und nutze die Alternativroute. Haben Sie da Erfahrungswerte, wie gut es funktioniert und wie viele Leute sagen, nee, ich fahre immer über Zuffenhausen, ich fahre auch heute über Zuffenhausen? Das ist relativ schwierig, weil wir natürlich das Ziel des Autofahrers nicht kennen. Ja. Das heißt, wenn jemand natürlich zu Porsche will oder er will dann doch Richtung Kornwestheim und so weiter, dann bringt es ihm nichts, wenn wir ihn natürlich über Feuerbach schicken. Das heißt, zu wissen, wie das angenommen wird, prozentual ist schwierig. Wir merken nur, dass es auf der Alternativroute viel, viel mehr Verkehr gibt. Das ist natürlich ein Indikator, wie es angenommen wird. Ob die Leute das jetzt annehmen, weil wir es draufgeschrieben haben, oder weil sie die Informationen übers Radio mitbekommen haben und sie kennen die Strecke, ist relativ schwierig rauszufinden. Weil da müsste man im Prinzip ja fast eine Kennzeichenerfassung machen, um zu wissen, fährt er normalerweise da und jetzt fährt er dort. Das würde uns aber auch nur bei den Pendlern gelingen. Also das rauszufinden ist relativ schwierig. Wir wissen aber, dass so LED-Anzeigen einen relativ hohen Erkennungswert haben. Und auch einen relativ hohen Befolgungsgrad haben, weil wir es hier im Neckarpark schon mal ausprobiert haben. Kann ich nachher noch kurz was dazu sagen. Wir gehen auch auf die Technik der LEDs raus, weil wir sagen, das wird am besten erkannt. Frühere Technik war so, dass sie im Prinzip eine Wegweisung hatten, die sich einfach gedreht hat in einen anderen Zustand, wo es dann hieß, rechts gesperrt, fahr geradeaus. Also das ist wie diese alten Anzeigeschilder am Bahnhof mit diesen Klapp. Im Prinzip ja. Sie haben im Prinzip so Prismenwender, Okay. Die werden einfach nur weggeklappt, ja. Ja. Und dann steht dran, rechts gesperrt, geradeaus die Route. Da ist einfach das Problem, auf die achtet keiner. Insbesondere die Ortskundigen achten auf die nicht, weil wird ihnen wahrscheinlich auch so gehen, wenn sie die Strecke kennen, gucken sie auf keine Wegweisung mehr. Ja. Wenn sie das Ding dann dreht, gucken sie immer noch nicht hin. Ja. Und dementsprechend ist das ein bisschen schwierig. Bei der LED-Technik sieht es anders aus. Wir haben jetzt beispielsweise gerade im Stuttgarter Norden die LED-Technik auf der Autobahn. Es ist im Prinzip ein schwarzes Schild, wo wir LED-mäßig mit weißer Schrift die Empfehlung draufschreiben. Dieses Schild ist, wenn kein Ereignis ist, dunkel. Da steht einfach nichts drauf. Da wundert man sich dann, was ist denn das für ein Schild? Da steht doch nichts drauf, was soll denn das? Wir schalten es dann ein, wenn wir ein Ereignis haben und wir wollen Informationen an den Autofahrer und den Verkehrsteilnehmer weitergeben. Das hat folgenden Effekt, dass wir keinen Gewohnheitseffekt ja. haben. Das heißt, wenn da plötzlich was draufsteht, dann guckt man auch hin. Und auch die LED-Anzeige ist so hell, dass man automatisch hingucken muss. Und da hat man einfach den Effekt, dass dann auch die Leute entsprechend reagieren. Und was dann auch noch wichtig ist, gerade wenn man auf so einem Autobahnabschnitt ist, dass die Schilder zweimal kommen. Mhm. Bedeutet, ich lese es das erste Mal und bekomme vielleicht nicht alles sofort mit, bekomme den Querschnitt nochmal, die Anzeige nochmal und habe es dann auch würdig verstanden und kann dementsprechend darauf reagieren. Wir nennen das die sogenannte Grübelstrecke. Ja, das habe ich auch in der Vorbereitung gelesen. Das finde ich ist ein sehr netter Begriff, weil es einem ja wirklich so geht, dass man irgendwie, auch wenn man es beim ersten Mal komplett verstanden hat, richtig, dass man dann wirklich überlegt, sollen wir das jetzt machen oder doch nicht? Und genau, und dann kann man's, hat man es nochmal und wie gesagt, vielleicht hat man auch nicht alles mitbekommen. Ja, Dann kann man es nochmal lesen und kann sich dann entscheiden, tue ich es oder tue ich es nicht. Wir werden niemand dazu zwingen, die Alternativroute zu fahren. Es ist eine Empfehlung und jeder kann sich selbst entscheiden, ob das für ihn okay ist oder nicht. Ja. Deswegen ist es mit dem Befolgungsgrad natürlich immer ein bisschen schwierig, weil wir tatsächlich nicht wissen, welche Beweggründe hat jetzt jemand doch in diesen Stau reinzufahren. Ja. Die Länge dieser Grübelstrecke muss man ja wahrscheinlich in Zeit angeben, oder? Das hängt ja von der Geschwindigkeit ab, wie schnell man da fährt. Ja, also auf der Autobahn in dem Fall sind es jetzt 120. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß gar nicht genau, wie weit die Schilder auseinander sind, aber sie sind so weit auseinander, dass ich dementsprechend Zeit habe, okay. Mhm. Um das Ganze noch zu erfassen. Und das ist uns einfach wichtig. Und wie gesagt, die LED-Anzeigen sind oder werden eher befolgt als diese Prismenwender mit der statischen Beschilderung. Gut, und Sie sind ja auch viel flexibler. Und ich bin viel flexibler. Ich kann viel, viel mehr draufschreiben. Und jetzt gerade hier im Bereich Neckarpark ist es so, dass wir hier ein Leitsystem Neckarpark haben, das zunächst mal dafür da ist, dass wir den Veranstaltungsverkehr auf die Parkplätze führen. Für Stadion, also für die Mercedes-Benz-Arena, für die Schleierhalle, für die Porsche-Arena. Auch jetzt Cannstatter Wasen, also Volksfest, dass wir den Verkehr adäquat führen und dort auch die Möglichkeit haben, über eine Alternativroute zu schicken, wenn die Hauptroute entweder voll ist oder ein Unfall passiert ist und so weiter. Und dort, aber das heißt, Sie haben da auch Informationen über die Belegung der Parkhäuser, oder? Wir haben Informationen hauptsächlich über den Parkhaus oder über den Parkplatzbetreiber. Dort stehen okay. wir in ständigem Kontakt. Der wird betrieben. Der kostet auch was, wenn man dort draufstehen will. Und wir bekommen entsprechend Informationen. Parkplatz voll, Parkplatz wieder frei. Es sind wieder Stellplätze zur Verfügung. Stehen wir in ständigem Kontakt und dementsprechend leitet man dann auch auf andere Parkplätze, wenn die Parkplätze entsprechend belegt sind. Dort haben wir die Sache überprüft mit der LED-Anzeige. Wir haben dort auch eine LED-Anzeige, wo wir die Veranstaltung eintragen. Also jetzt beispielsweise steht Volksfest drauf und wir leiten auf die Parkplätze. Und wir haben das bei einem größeren Konzert, das war ein Grönemeyer-Konzert, haben wir das mal ausgetestet. Da gab es einen Rückstau auf der Hauptroute. Und wir haben dann den Verkehr über die Alternativroute geschickt mit dem Text Grönemeyer. Und es war sehr überraschend, dass ich sehr, sehr viele an diese Alternativroute gehalten haben. Wir haben nämlich relativ schnell den Stau auf der Hauptroute abgebaut bekommen, indem wir einfach den Verkehr verteilt haben auf die beiden Strecken. Und da hat man einfach gemerkt, dass diese LED-Anzeige einen sehr, sehr hohen Befolgungsgrad hat, weil es einfach auch erkannt wird. Und glauben Sie, dass das jetzt mehr befolgt wurde, weil da Grönemeyer stand. Also, dass es einen geringeren Effekt gehabt hätte, wenn da jetzt, ich weiß nicht, wo das stattgefunden hat, Cannstatter Wasen gestanden hätte oder das sowas. Das wäre wahrscheinlich oder? Relativ egal gewesen, ja. solange für die Leute bekannt ist, die Veranstaltung findet auf dem Cannstatter Wasen statt. Ja, okay. Das wäre relativ egal gewesen, wobei ich denke, der Erkennungswert ist viel höher, wenn ich die Veranstaltung angebe. Mhm. Weil dann weiß man auch, okay, ich befinde mich jetzt in dem Bereich vom Cannstatter Wasen und ich will ja zum Grönemeyer und deswegen haben wir uns entschlossen, die Veranstaltungsnamen draufzuschreiben. Ja. Um dann auch einen schnellen Wiedererkennungseffekt einfach zu haben. Und das bewährt sich auch bei den Spielen des VfB Stuttgart ist es so, dass wir dort in der Zwischenzeit sogar gelernt haben und haben unser Leitsystem dahingehend geändert, dass wir nicht mehr draufschreiben, VfB gegen Bayern, sage ich jetzt mal, sondern wir haben in der Zwischenzeit die Parkplatznummern draufgeschrieben und haben gesagt gehabt, P1 bis P7 diese Richtung, P9, P10 in diese Richtung, weil wir mitbekommen haben, dass die Besucher sehr wohl wissen, auf welchen Parkplatz sie fahren. Mhm. Und die haben teilweise auf ihren Tickets auch die Parkplatznummern drauf. Und dementsprechend führen wir jetzt die unterschiedlichen Routen für die einzelnen Parkplätze. Mhm. Okay. Also auch da lernen wir dazu. Am Anfang war das nämlich nicht so, dass wir die Mitteilung bekommen haben, dass die Leute wirklich wissen, auf welchen Parkplatz sie denn wirklich fahren. Aber das hat sich anscheinend gewaltig geändert. Ja, okay. Und bei diesem Leitsystem, das ursprünglich als Parkleitsystem ausgerichtet war, das nutzen wir in der Zwischenzeit als Umleitungsempfehlung. Genauso. Mhm. Über die LED-Anzeige machen wir ein schwarzes U auf gelbem Hintergrund drauf und wenn eine Strecke blockiert ist, dann führen wir den Verkehr komplett durch den Bereich Neckarpark und haben die Möglichkeit, den Verkehr dann relativ schnell umzuleiten. Ich bringe da mal ein Beispiel. Wir haben aus der Innenstadt raus, auf der B14, einen Wasserrohrbruch im Berger Tunnel gehabt. Das bedeutete, die B14 war blockiert. Und wir haben eine Alternativroute hier durch den Neckarpark durch über die Mercedesstraße. Und ohne das Leitsystem Neckarpark hätte man jetzt mühevoll statische Umleitungsbeschilderung aufstellen müssen. Und so war es so, wir haben die Mitteilung bekommen, Wasserrohrbruch, die Strecke wird gesperrt und wir haben im Prinzip nur Klick gemacht und die Umleitungsroute war geschaltet. Ja. Und der Verkehr wurde sofort über diese Route umgeleitet und das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Weil man es eben über die LED-Anzeige auch wieder viel besser erkennt, als wenn ich ein statisches U irgendwo stehen habe, wo ich erstmal gucken muss, wo ist es denn das nächste, ja. Sehe ich einfach die Beschilderung mit dem U viel, viel besser. Mhm, okay. Und von daher haben wir da die Möglichkeit, dann auch den Verkehr über Alternativrouten noch zu steuern. Ja. Hier im Bereich des Neckarparks gibt es auch dynamische Fahrtrichtungswechsel, oder? Genau, im Bereich der Zufahrt auf den Cannstatter Wasen, auf den Parkplatz Cannstatter Wasen, haben wir eine dynamische Fahrstreifensignalisierung. Bedeutet, wir können dynamisch die Fahrstreifen zuweisen. Das heißt, im Normalfall haben wir den Zustand, zwei Fahrstreifen in die eine Richtung, zwei Fahrstreifen in die andere Richtung. Bei einer starken Zufahrt auf die Parkplätze können wir drei Fahrstreifen in Richtung Parkplatz freischalten. Dann hat man nur noch einen Fahrstreifen Wegzus. Und genauso bei einer Abfahrt von den Parkplätzen können wir drei Fahrstreifen rausschalten, sodass wir so schnell wie möglich einfach den Verkehr auch wieder weg haben, ja. Oder auch zufließend haben. Ja. Also da können wir dynamisch drauf reagieren. Genauso können wir im Vorfeld von dieser dynamischen Fahrstreifensignalisierung auch nochmal die Rampe von der B10 auf die Geisburger Brücke, können wir auch dort die Fahrstreifen ändern, indem wir zwei Fahrstreifen fürs Linksabbiegen freigeben und in dem Fall dann alle im Prinzip nach links abbiegen lassen können, wo im Normalfall, im Regelfall das so ist, dass wir einen Fahrstreifen nach links abbiegend haben und einen Fahrstreifen nach rechts, können wir im Veranstaltungsfall zwei Fahrstreifen links abbiegend und der rechte Fahrstreifen wäre dann ein kombinierter Links-Rechts-Abbieger in dem Fall. Also da können wir auch dynamisch drauf reagieren und haben die Möglichkeit, den Verkehr dann auch da besser zu steuern, weil wir früher dort das Problem hatten, dass bei einer großen Veranstaltung der Rückstau bis auf die Bundesstraße runterging. Mhm. Und das war auch sicherheitsrelevant, weil dann ist der Verkehr quasi auf der Bundesstraße gestanden und da bestand eben auch die Gefahr, dass es irgendwo im Stauende einen Unfall gibt. Ja. Mhm. Und es gab dann teilweise, weil man dann doch relativ spät erst auf diese Abbiegespur reingedrückt hat, eigentlich eine Komplettsperrung der B10 durch den Veranstaltungsverkehr, was wir natürlich verhindern wollen, weil da stecken dann Leute drin, die haben mit der Veranstaltung überhaupt nichts zu tun und die sollen ja dann auch noch einigermaßen oder gut durchkommen. Ja. Bei diesen Fahrtrichtungsänderungen dynamisch, wie lange muss man da zwischendurch die mittlere Spur sperren? Da ist es so, dass Sie, das Ganze wird auch LED-mäßig dargestellt. Das heißt, Sie haben zunächst mal grüne Pfeile, da darf ich fahren, rote X, hier darf ich nicht fahren. Und in dem Übergangsbereich haben Sie für den Fahrstreifen, der gesperrt wird, einen schrägen Gelbpfeil. Mhm. Das bedeutet, ich soll mich bitte einordnen auf den anderen Fahrstreifen. Das dauert ein paar Minuten, bis einfach klar ist, dass der Fahrstreifen auch frei ist. Deswegen darf das Ganze auch nicht automatisiert einlaufen. Das darf nur einlaufen, wenn der Operator auf die Kamera auch schaut. Okay. Es gibt eine Sicherheitsabfrage, die muss man dann drücken und sagen, jawohl, der Fahrstreifen ist jetzt auch wirklich frei. Und dann wird quasi umgeswitcht, dass der Fahrstreifen in die Gegenrichtung freigegeben wird. Einfach aus Sicherheitsgründen, dass man nicht schaltet und der Fahrstreifen ist noch komplett belegt, weil einfach die Leute sich noch nicht einsortiert haben, dass man einfach da noch die Möglichkeit hat, auch einzugreifen und das einfach in dem Zustand laufen zu lassen, bis der Fahrstreifen wirklich frei ist und dann drücke ich quasi drauf und sage, so, jetzt kann ich umschalten. Mhm. Also das ist auch dann auch so ein Fall, was Sie am Anfang angesprochen haben, wo dann vielleicht am Sonntag auch jemand hier sein muss, wenn jemand es eben umschalten muss wegen einer Großveranstaltung. Genau, ich kann das nicht automatisiert laufen lassen. Das heißt, wenn der Leitraum nicht besetzt ist, kann ich diese Technik nicht schalten. Und es ist auch so, das ist bei dem Leitsystem Neckarpark auch so, auch dieses werden wir in Zukunft nicht mehr automatisiert programmieren, weil wir gesagt haben, nur noch, wenn wir besetzt sind, weil es wäre für Sie als Besucher beispielsweise, gäbe es nichts Schlimmeres, als wenn wir Sie in einen Unfall reinschicken. Es kann aber niemand mehr die Anzeige ändern. Mhm. Das heißt, es wird nur noch geschaltet, wenn wir auch wirklich da sind und können die Anzeige auch wirklich ändern. Ja. Weil wir hatten mal den Fall, als wir es wirklich programmiert hatten, das war am 26.12., schon ein Weilchen her, aber so ein Paradebeispiel eigentlich. Was war das dann, 2010, da hat es ja diesen starken Schneefall gegeben und wir haben es automatisiert programmiert für den Feiertag, für den zweiten Weihnachtsfeiertag. Es war ein Handballspiel in der Porsche Arena und wir haben den Verkehr durch den Vasentunnel geschickt, nur leider Gottes war der Vasentunnel nicht befahrbar, weil ein 1,5 Meter hoher Schneehaufen davor lag. Und das habe ich dann Gott sei Dank noch rechtzeitig bemerkt und bin dann noch extra reingefahren und habe das Leitsystem geändert auf die richtige Route. Aber das hätte schief gehen können. Ja. Und dann wäre die Akzeptanz eines solchen Systems einfach weg gewesen. Ja. Das muss man einfach aussagen. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir das System nur noch schalten, wenn wir auch wirklich da sind. Ja. Und wir sind grundsätzlich dann besetzt, wenn wir hier Veranstaltungen unter anderem im Neckarpark haben, die größer sind als 5000 Besucher, weil es dann irgendwo so verkehrsrelevant ist, dass wir auch steuern müssen. Alles, was drunter ist, schaffen wir vom Personal auf einfach auch nicht und dementsprechend können wir dann auch nicht da sein. Mhm. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass wir, wenn wir da sind, immer mit allen vier Partnern da sind. Bedeutet, wenn die IVZ besetzt ist, sind immer Amt für öffentliche Ordnung, Tiefbeamt, Polizei und SSB da. Bedeutet, wir wollen alle wirklich hier mit dem Leitraum haben, damit wir wirklich alle Informationen auch immer zur Verfügung haben. Mhm. Das ist ein Grundprinzip der IVZ, dass wirklich immer alle da sein sollten. Aufgrund Krankheit und so weiter kann das mal sein, dass es nicht funktioniert, aber grundsätzlich ist das eine Maxime, dass immer alle da sind. Ja. Gut, wir wollen uns ja den Leitraum gleich noch angucken. Mhm. Da möchte ich dann auch noch dazu fragen, wie das sich aufteilt zwischen den einzelnen Parteien. Eine Frage noch vorweg. Wenn jetzt Großveranstaltungen geplant werden oder zum Beispiel eine große Gruppe irgendwie eine Demo beantragt, kommen dann die Veranstalter oder die Polizei auf Sie zu und sagen, hier die Demo will von A nach B gehen. Ist das empfehlenswert oder sollten wir sie lieber irgendwie anders leiten? Also grundsätzlich ist es so, dass wir in vielen Dingen involviert sind. Gerade Planungen von Demonstrationen sind nur bedingt planbar in dem Fall, weil es das Demonstrationsrecht gibt und man grundsätzlich eine Demonstration zulassen muss. Aber da wird doch trotzdem vorher irgendwie ein Weg beantragt, oder? Es wird ein Weg beantragt. Wir haben aber relativ wenig Einflussmöglichkeit, weil eine Verkehrsbehinderung, die dann eintritt, ist keine Begründung, um eine Demo abzulehnen. Okay. Weil es eben ein Grundrecht auf Demonstrationen gibt, was auch in Ordnung ist. Man kann dann in die Verhandlungen mit den Antragstellern gehen und kann sagen, wäre es nicht gut, wenn ihr so und so lauft. Wobei eine Demo natürlich teilweise tatsächlich auch das Ziel verfolgt, eine Behinderung, dass man eine Behinderung hat, zu erzeugen, gar keine Frage. Ja. Nichtsdestotrotz, wir stecken da mit drin und versuchen unsere Erfahrung auch mit einzubringen und gerade bei Veranstaltungen auch, wie kann das Ganze ablaufen, dass es verkehrsverträglich abgewickelt wird, in welchem Zeitbereich wäre es günstig und wie können wir technisch mit eingreifen. Wenn es dann soweit geplant ist, dann wird das natürlich Behinderungen geben. Das kann man häufig nicht verhindern. Dann gilt es aber auch zu informieren. Mhm. Das heißt, wir sitzen auch deswegen dann bei solchen Planungen mit drin, nicht nur, damit man die Strecke plant, sondern dass wir dann auch wissen, wie sieht es ganz genau aus und dass wir im Vorfeld eine Prognosemeldung rausgeben können. Dass wir sagen können, wir geben eine Pressemitteilung raus, die kommt dann verkehrlich meistens von uns, dass wir sagen, pass auf, morgen ist das und das. Beispielsweise auch letzten Samstag die Großdemo zum Jahrestag des Schwarzen Donnerstags von Stuttgart 21. Da war es so, dass wir eine Prognosemeldung rausgegeben haben und haben gesagt gehabt, meidet bitte die Innenstadt, weil das wird eine Großdemo geben und eigentlich jeder große Knotenpunkt ist betroffen. Und dementsprechend haben wir das rausgegeben. An wen geben Sie das raus? Wir geben das zunächst mal an unseren Presseverteiler der Stadt, der es dann quasi über den Presseverteiler dann an die Zeitungen und so weiter rausgibt. Wir haben aber auch noch Radiostationen, an die wir es rausgeben. Das sind dann ist der SWR beispielsweise, die neue 107.7 und Antenne 1. Denen habe ich jetzt beispielsweise für letzten Samstag direkt die Pressemitteilung nochmal geschickt und habe darum gebeten, ob sie das in ihrem Programm nicht veröffentlichen könnten. Und zwar auch unabhängig ihres Warnfunks oder ihres Verkehrsfunks, dass man einfach, wenn man vielleicht eine Prognose für ein Wochenende macht, eine Stauprognose, sowas vielleicht auch noch mit reinbringt. Da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und wir haben dann morgens um 9, die Demo hat stattgefunden nachmittags, auch eine weitere Prognosemeldung nochmal an die jeweiligen Verkehrsfunke geschickt. Wir haben die gleiche Software wie der Verkehrsfunk der Radiosender, sodass es direkt im gleichen Medium landet. Mhm. Und es haben tatsächlich alle Radiosender diese Prognose nachher auch rausgegeben. Und da sieht man auch die Zusammenarbeit, wie wichtig die dann ist, dass wir einfach mehr oder weniger so einen Hilferuf rausgeben und sagen, es findet halt statt, wir können es nicht verhindern, aber gebt wenigstens die Information, dass man sich als Verkehrsteilnehmer oder als Besucher der Innenstadt dementsprechend vorbereiten kann und fährt vielleicht dann doch mit dem ÖPNV rein und nicht mit dem Auto. Ja. Das sind einfach so Dinge. Und dann kam an dem Samstag alles zusammen, weil dann diese Entgleisung war und Volksfest ist auch noch. Richtig, dann das hat man halt nicht mehr im Griff. Dann war das Thema der Operatoren, die natürlich dann am Samstag beim Volksfest da waren, die dann entsprechend auch nochmal Informationen rausgegeben haben. Und wir geben zusätzlich, und das ist auch nochmal so ein Thema, auch über mehrere Variotafeln, Verkehrsinformationstafeln, die wir noch haben am Stadtrand, sage ich mal, noch Informationen, pass auf, da unten ist was. Mhm. Die Demo ist beispielsweise angezeigt worden, aber auch Tunnelsperrungen und so weiter zeigen wir an und geben auch Informationen auf den ÖPNV. Ja. Nochmal eine ganz andere Frage. Sind Sie auch in Kontakt mit dem Wetterdienst für Ihre Prognosen? Sind wir jetzt nicht. Das Wetter hat für uns zwar Einfluss, gar keine Frage. Sobald wir eine längere, nennen Sie es mal Dürreperiode haben und es fängt wieder an zu regnen, dann können wir die Prognose rausgeben, dass es jetzt demnächst relativ häufig zu einem Unfall kommen wird. Wir haben jetzt keine direkte Anknüpfung an das Wetter, wobei die Überlegung schon auch von anderer Seite besteht, so eine Verknüpfung herzustellen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was es uns wirklich bringen soll. Wenn ein Sturm angekündigt ist, dann haben wir natürlich die Medien schon alle da, das Internet ist da, da holen wir uns auch die Informationen raus. Wenn im Winter Schneefall kommt, dann haben wir relativ wenig Möglichkeiten, weil wir erstmal gucken müssen, welche Strecken sind denn wirklich geräumt und wo kann ich denn drüber schicken. Das heißt, da bringt uns eine Vorhersage, es wird schneien, relativ wenig. Okay. Oder wie sieht es denn aktuell aus? Und da müssen wir dann wieder über unsere Medien gehen, über die Kameras, ist die Strecke denn überhaupt frei? Ja. Das heißt, so viel bringt es uns erstmal nicht, okay, eine Verknüpfung mit dem Wetter. Mhm. Okay, mir fallen jetzt gerade keine Fragen mehr ein zum theoretischen Hintergrund. Ich überlege gerade auch. Vielleicht noch eine Sache, die mir jetzt noch einfallen würde, wäre die Sache mit den Verkehrsinformationen, dass wir durchaus da auch an die Navigationssysteme rankommen, was natürlich ein großes Thema ist. Wir haben in Stuttgart relativ viel Probleme mit den Navigationssystemen. Nicht nur in Stuttgart ist es so, ist in anderen Städten auch so. Man hört es vielleicht manchmal im Verkehrsfunk, dass die Meldung durchkommt, wenn Sie zu einer Veranstaltung wollen, schalten Sie im Nahbereich des Veranstaltungsgeländes Ihr Navigationssystem bitte aus. Weil das Navigationssystem auf die Verkehrsregelung, die da aktuell vorherrscht, gar nicht reagieren kann, weil es die Verkehrsregelung gar nicht weiß. Ja. Das hat uns jetzt dazu veranlasst, zu versuchen, eine Verknüpfung zwischen Verkehrsleitzentralen und Navigationssystemen herzustellen. Wir haben derzeit einen Projektantrag laufen, wo wir genau sowas versuchen wollen. Informationen, die in der Verkehrsleitzentrale vorliegen, an ein Navigationssystem weiterzugeben. Weil es momentan eigentlich so ist, dass wir eigentlich nur Negativmeldungen rausgeben. Negativmeldungen, die beim Navigationssystem ankommen, die dann eine bestimmte Wirkung erzielen. Wobei das von Navigationssystem zu Navigationssystem wieder anders aussieht. Wir haben eigentlich folgendes Ziel, dass wir auch Positivmeldungen rausgeben, nämlich dass wir sagen, du hast eine Möglichkeit, über die und die Strecke noch zu fahren, wenn du dort und dorthin willst. Genauso aber auch eine Mitteilung, bleib bitte auf der Strecke. Dass das Navi dementsprechend reagiert und sagt, ja, ich route jetzt auf der Strecke. Mhm. Es kommt aber der Hinweis an den Autofahrer, bleib bitte auf der Strecke, die andere Strecke macht keinen Sinn, weil wir eben sehr, sehr viel, oder das Navi halt dementsprechend reagiert, dass man bekommt eine Negativmeldung und versucht dann umzurouten. Dass aber möglicherweise die andere Strecke auch nicht mehr läuft, die Information kommt möglicherweise gar nicht, weil wir sie gar nicht übermitteln können, weil wir gar keine Chance haben, weil wir keine Möglichkeit haben, sie über den Code TMC überhaupt rauszugeben. Dementsprechend wäre es einfach gut, eine Positivmeldung zu geben und zu sagen, bleib hier. Mhm. Ich erlebe es ja tagtäglich an einem Stau, wo mich ein Navi immer versucht, durch eine andere Stadt durchzuschicken, was überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Aber natürlich das Navi das logischerweise macht, weil es keine Informationen über das andere Stadtgebiet hat. Und dahingehend wollen wir einfach eine größere Verknüpfung haben. Genauso ist es so, es geht ziemlich weit auseinander zwischen dem, was wir auf unserem Leitsystem beispielsweise anzeigen und was das Navi wirklich macht. Die Informationen von dem Leitsystem erreicht das Navi derzeit noch nicht, weil es ja im Prinzip auch wieder eine Positivmeldung ist und das Navi reagiert eben auf diese Positivmeldung nicht, beziehungsweise hat die Verknüpfung momentan gar nicht. Und dementsprechend routet ein Navi uns über eine Strecke, wo wir den Verkehr gar nicht haben wollen, wo wir auch die Kapazität absichtlich herunternehmen, um die andere Richtung quasi zu bevorzugen, was ein Navi natürlich dann wieder nicht weiß. Ja. Und so soll im Prinzip eine Verknüpfung aussehen. Wie gesagt, da muss man schauen, wie kann so eine Verknüpfung würdig aussehen, indem man sowas mal austestet. Was kommt nachher auch raus bei einem Navigationssystem? Und da haben wir jetzt beim Land momentan einen Antrag laufen, wo wir so eine Verknüpfung mal austesten wollen. Und dann einfach mal schauen, was dabei rauskommt. Wir haben aber die Hoffnung, dass es einen großen Effekt hat, dass eben Dinge, die von der öffentlichen Hand, also von der Stadt rausgegeben werden, über die Displays, nachher irgendwann gleich sind mit dem, was ein Navigationssystem sagt. Ein Verkehrsteilnehmer fühlt sich irgendwie ein bisschen unwohl, wenn das Navi sagt, fahr geradeaus und das Leitsystem sagt, fahr rechts. Ja. Dann sagt man zu Recht, ja, was denn nun? Und solche Dinge sollten einfach vereinheitlicht werden, dass man einfach eine gleiche Meldung hat und dann ist die Akzeptanz auch viel, viel größer. Ja. Sie haben gerade die Abkürzung TMC genannt. Was ist das? TMC nennt sich ist ein Code, der quasi übermittelt wird an das Navigationssystem. Er nennt sich Traffic Message Channel. Mhm. Das heißt, da wird ein Stadtgebiet einfach in einzelne Punkte unterteilt. Bedeutet, Sie haben im Innenstadtgebiet beispielsweise den Gebhard-Müller-Platz und den Charlottenplatz und wenn Sie da dazwischen ein Problem haben, dann haben Sie quasi, dann geben Sie an zwischen Gebhard-Müller-Platz und Charlottenplatz Stau oder Unfall und das wird in einen Code umgewandelt. Und dieser Code kommt beim Navigationssystem an und kann das entsprechend wieder zurück umwandeln. Okay, also das ist die Schnittstelle zum Navigationssystem, wo man heute schon dann manchmal die Meldung bekommt, aufgrund von Staumeldungen schlage ich jetzt eine andere Route vor. Genau. Und okay. Das Stadtgebiet ist aber nicht komplett mit solchen TMC-Codes ausgestattet. Das liegt daran, dass es relativ alte Technik ist. Man hat nur die Möglichkeit, so und so viel TMC-Punkte im gesamten Bundesgebiet zu versorgen, wie eine Excel-Tabelle füllt. Das sind 63.000 ja. So in etwa. Und das heißt, irgendwann ist man da limitiert und man läuft an die Grenze dieser, nenne ich es jetzt mal Excel-Tabelle, weil es einfach nicht mehr übermitteln kann, weil das einfach noch ein analoger Standard ist und dementsprechend kann nicht mehr übermittelt werden. Deswegen ist die Vergabe dieser Punkte auch relativ restriktiv und wir versuchen da jetzt mehr Punkte noch zu bekommen, um besser informieren zu können. Aber wir haben immer mal wieder natürlich Bereiche, die wir nicht rausgeben können, wo ein Navi natürlich damit keine Informationen bekommen kann. Und die einzige Information, die darüber aber geht, ist, dieser Punkt, da ist gerade, geht gerade nichts. Da geht gerade nichts. Okay. Und dann die obligatorischen Dinge, umfahren Sie dieses Gebiet bitte weiträumig. Also das eine ist quasi, was ist passiert, in welchem Bereich und welche Empfehlung gibt es dann? Ja. Aber nicht unbedingt eine Alternativroute in dem Fall, sondern einfach nur, nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, umfahren Sie dieses Gebiet weiträumig. Das sind so die Standardmeldungen, okay, die dann noch als Textbausteine mit reinkommen. Okay, das heißt, was man eigentlich bräuchte, wäre halt eine stark aufgebohrte, standardisierte Schnittstelle, wo sie dann an alle möglichen Navi-Typen eben entsprechend auch Positivmeldungen schicken können. Richtig, dafür soll es einen sogenannten Routing-Server dann geben, der dann dazwischen noch steckt. Wir geben die Meldung an diesen Routing-Server, okay, und der Routing-Server macht quasi über eine standardisierte Schnittstelle und ein Datenformat eine Meldung an das Navigationssystem, dass das Navigationssystem das auch wieder versteht. Ja, und der Server kann dann natürlich auch Daten noch von anderen Stellen, genau, empfangen. Genau, richtig. Das ist dann relativ egal. Das versuchen wir jetzt mal für die Region Stuttgart beziehungsweise für das Stadtgebiet Stuttgart. Mhm. Und das Ganze kann natürlich dann auch auf andere Gebiete ausgedehnt werden. Da kann sich dann quasi jeder dran docken, der irgendwo Meldungen hat und das in dem Format eben abgeben kann. Aber diese Schnittstelle ist ja noch nicht definiert, oder? Das heißt, man muss jetzt mit allen Navi-Herstellern sprechen? Ja, das läuft darüber, dass wir momentan bundesweit ein Projekt laufen haben, das nennt sich Mobilitätsdatenmarktplatz. Okay. Da ist es so, dass man standardisierte Schnittstellen einsetzt, nämlich einmal von unserer Seite zu diesem Mobilitätsdatenmarktplatz. Das ist quasi nochmal eine Blackbox, wo das Ganze reinläuft. Und dann wieder eine standardisierte Schnittstelle raus zu den entsprechenden Abnehmern. Mhm. Dass man quasi sich darauf einstellen kann, welche Schnittstellen muss ich denn bedienen, um die Daten dann auch zu bekommen und welche Schnittstellen müssen wir bedienen, um die Daten abzugeben. Und das ist momentan ein Forschungsvorhaben von der Bundesanstalt für Straßenwesen, wo auch verschiedene Projekte laufen. Und das ist eine Überlegung, das einfach auch zu vereinheitlichen und zu vereinfachen, sodass ich diesen Mobilitätsdatenmarktplatz dann habe. Und jeder kann im Prinzip von außen auch drauf gucken und kann schauen, welche Daten bietet denn welche Stadt beispielsweise an, ja, oder welcher Datengeber. Egal, das muss keine Stadt sein, das kann jeder sein, aber insbesondere jetzt die Städte, weil bisher ist es so, dass es keiner genau weiß. Jeder muss quasi jede Stadt abfragen, was bietet ihr denn an? Und so hätten wir, ich nenne es immer ein Art Modell eBay, wo ich einfach was anbiete und kann es dann entsprechend abnehmen. Ja, okay. Arbeiten Sie auch mit Universitäten zusammen, was so Verkehrsplanungssachen betrifft? Also wir arbeiten mit Universitäten relativ eng zusammen. Also auch dieses Navigationssystemprojekt ist die Uni Stuttgart mit involviert, okay, jetzt auch bezüglich Auswertung und Evaluierung. Und wir arbeiten sehr eng mit denen zusammen, weil es verschiedene Projekte einfach gibt, auch Auswertungen, die wir hier einfach haben, um das auch wissenschaftlich noch begleiten zu lassen. Es gibt Ideen von der Uni, was umzusetzen, und dann macht es natürlich Sinn, das mit der Stadt zu machen, wo die Uni dann auch sitzt. Ja. Und da schaut man dann einfach, welche Verknüpfungen hat man, bekommt man irgendein Fördervorhaben hin, wo man das dann auch finanziert bekommt. Das ist natürlich auch immer ein Thema, das Ganze zu finanzieren. Klar. Ja. Gar keine Frage. Aber Uni ist ein sehr wichtiges Thema. Okay. Gut, sollen wir dann mal uns die Sache angucken? Dann gucken wir mal rüber, genau. Vielleicht können wir noch kurz einen Satz vorweg sagen, was werden wir denn da jetzt sehen? Also es gibt eben diese vier Operatoren, die haben jeder ihren eigenen Leittisch, Arbeitsplatz, genau. Leittisch, okay. Und was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, warum gibt es einen Operator vom Tiefbauamt? Also dass das in dieser ganzen Verkehrsplanung und so mit drin ist, das ist mir klar, aber warum muss der akut hier vor Ort sein? Der Operator des Tiefbauamtes hat die Aufgabe, die Technik zu schalten zunächst mal. Er ist okay. verantwortlich für die Technik. Er hat einen Überblick, wie die Technik aussieht. Er kann auch dahinter gucken und hat auch die Verknüpfungen, wenn mit der Technik mal was nicht so funktioniert. Aber er ist zunächst mal zuständig für die Schaltung der Technik. Also damit meinen Sie jetzt die Technik auf den Straßen? Genau, die Schaltung der Ampeln, die Schaltung der Wechselwegweiser oder der LED-Tafeln, die Schaltung der Verkehrsinformationstafeln, Schaltung Leitsystem Neckarpark, Schaltung dynamische Fahrstreifensignalisierung. Mhm, okay. Also alles, was das angeht, was die Technik angeht, geht von den Tiefbauamtsoperatoren dann aus. Gut, und ansonsten sind diese vier Leittische verschieden? Grundsätzlich ist es so, dass es die vier Leittische sehen, wenn man so drauf guckt, zunächst mal gleich aus. Es sind viele Bildschirme dran, und es ist so, dass zunächst mal jeder seine Technik an seinem Leittisch hat. Einfach, dass man die komplette Technik hier mal in einem Raum hat. Es gibt mehrere Systeme, die an jedem Leittisch verfügbar sind, weil es sonst die Arbeitsbelastung des einzelnen Mitarbeiters am die Arbeitsbelastung wäre zu hoch. Mhm. Deswegen hat man gesagt, wenn mal hier es heiß hergeht, dass man dann entsprechend dass die Arbeit auch verteilen kann. Beispielsweise die Schaltung der Ampelanlagen ist so ein Thema, wenn ich viele Dinge einfach schalten muss, dann schafft das einer alleine nimmer. Dann kann man das einfach auch verteilen und kann dann sagen, schalt du das und dann geht's einfach schneller. Genauso das Thema Verkehrsinformationszentrale, wo wir die Themen Baustellen, Veranstaltungen und auch die Verkehrslage drin haben. Das sollte natürlich jeder wissen und jeder sollte reingucken können und nicht nur, dass das beim Amt für öffentliche Ordnung läuft und dann ist derjenige vielleicht auch mal auf der Toilette und dann muss man nach hinten laufen, sondern dann kann man entsprechend die Informationen auch bei sich am Leittisch rausholen. Die Software für die Verkehrsinformation an die Radiosender läuft an jedem Leittisch. Auch da geht es darum, derjenige, der gerade Zeit hat, gibt es raus. Ja. Die Arbeitsbelastung ist deutlich unterschiedlich, wenn was passiert, je nachdem, was passiert ist. Und dann kann man es wirklich verteilen. Ja. Und auch die Kamerabilder sind auf jedem Leittisch. Die lassen sich momentan zwar nur vom Tiefbahnsleittisch steuern, aber zumindest die Information habe ich da. Wir hoffen, dass wir das in nächster Zeit umgestellt bekommen, dass es von jedem Leittisch aus gesteuert werden kann. Aber das ist auch so ein Thema, was wichtig ist, dass es jeder an seinem Leittisch hat und man nicht zum anderen Leittisch laufen muss und sich Informationen dann dort holt. Okay. Und gibt es dann noch einen übergeordneten Koordinator? Gibt es nicht, also nicht im Leitraum. Der übergeordnete Koordinator bin ich selbst. Okay, aber Sie sind eben nicht im Leitraum. Es ist quasi so, dass es, man hat die vier Operatoren im Leitraum sitzen. Es gibt eine demokratische Entscheidung. Das heißt, was wird getan, wird demokratisch entschieden. Bedeutet aber auch, es kann eine 3-1 Entscheidung geben, dass drei dafür sind, einer ist dagegen. Da muss man nachträglich nochmal schauen, ob derjenige, der dagegen war, nicht so weit zurückgesetzt wurde und übergangen wurde. Es kann aber auch sein, dass zwei für das sind und zwei sind für das andere. Dann haben wir eine Pattsituation. Das darf natürlich auf gar keinen Fall passieren. Entscheidungen müssen schnell ablaufen. Und da kann ich nicht eine Stunde diskutieren, sondern das muss innerhalb von ein paar Minuten erledigt sein, dass ich weiß, was ich tue. Und wenn sowas passieren sollte, dann ist das federführende Amt derjenige, der entscheidet, nämlich das Amt für öffentliche Ordnung. Mhm. Das muss geregelt sein, das ist auch so geregelt. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, der Koordinator in solchen Fällen ist dann immer das Amt für öffentliche Ordnung. Und wenn der Operator Amt für öffentliche Ordnung sagt, er ist sich auch nicht ganz sicher, was er jetzt entscheiden soll, dann werde ich im Zweifelsfall entscheiden. Mhm. Und das ist wichtig, es muss einer entscheiden, es muss einer schnell entscheiden. Und auch wenn die Entscheidung vielleicht mal nicht ganz richtig ist oder vielleicht auch mal falsch ist, dann lernt man draus, dann macht man das nächste Mal das nicht mehr so, aber es muss schnell entschieden werden, weil Stillstand bringt uns nichts. Eine Entscheidung ist aber durchaus auch zu sagen, wir machen gar nichts. Das ist auch eine Entscheidung. Dann muss ich es aber auch dementsprechend protokollieren und muss sagen, okay, die Entscheidung ist, wir können gerade nichts tun. Ja. Außer vielleicht informieren. Ja. Technisch können wir vielleicht gerade nichts tun, weil schon alles ausgereizt ist. Ja. Ist dann auch eine Entscheidung. Ja. Gut, sollen wir dann einfach mal gucken? Dann gucken wir mal rüber, genau. Okay, also wir sind jetzt hier in dem Leitraum mit diesen vier Arbeitsplätzen für die Operatoren und jeder hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Bildschirme vor sich und zusätzlich gibt es an der Stirnwand noch zwei große Bildschirme, wo offensichtlich zumindest im Moment gerade Kamerabilder von verschiedenen Straßen gezeigt werden. Genau, ich kann vielleicht kurz auf die Bildschirmwand eingehen. Die Bildschirmwand ist dafür da, dass jeder quasi die Informationen nochmal sehen kann, die man selber auf seinem Leittisch hat. Wenn Informationen, die eben nicht an den anderen Leittischen verfügbar sind, da sind, die man den anderen zur Verfügung stellen will, dann kann man die nach vorne schalten auf die große Wand. Okay. Das sind aktuell tatsächlich vermehrt die Kamerabilder, weil es einfach sehr geschickt ist. Man sieht viel aus dem Augenwinkel, weil es vorne groß auf dem Bildschirm ist, auf den Bildschirmen verzeichnet ist. Und dementsprechend hat man einen relativ guten Überblick. Man kann aber grundsätzlich alle Bildschirme, die hier zur Verfügung stehen, nach vorne schalten und kann die Informationen zur Verfügung stellen. Und das ist sehr, sehr wichtig, um hier auch schnell Informationen nochmal weitergeben zu können an die anderen Kollegen. Mhm. Grundsätzlich ist es sonst so, dass wir hier die vier Leittische haben und wie ich vorhin gesagt habe, die Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Wir haben in der Mitte nochmal einen gesonderten Tisch, der zunächst mal als Entscheidungstisch eigentlich gilt. Das heißt, bedeutet, wenn ich irgendwelche Informationen habe, die ich vielleicht auch als Papier habe, dass ich sie dort hinlegen kann und man kann sie dort nochmal kurz besprechen. Okay. Sei es irgendwelche Verkehrszeichenpläne oder wie auch immer, dass ich da die Möglichkeit habe, nochmal was auszubreiten und nochmal das darzulegen. Aber grundsätzlich finden die Entscheidungen auf Zuruf statt. Mhm. Muss man wirklich sagen, der Raum ist nicht so groß, als dass es nicht ginge. Per Zuruf wird entschieden und viele Dinge sind einfach auch klar, weil sie aus der Erfahrung immer so gemacht wurden, ja, und auch erfolgreich gemacht wurden, und dementsprechend kann man das per Zuruf machen und es ist das auch überhaupt kein Problem. Aber das heißt, es wird doch jede Entscheidung im Prinzip im Team getroffen und es sagt jetzt keiner, naja, das haben wir ja die letzten 10 Mal auch so entschieden, jetzt mache ich das einfach. Nee, also es wird immer durchgegeben, was gemacht wird, okay, was jeder auch macht. Das kann durchaus sein, dass jemand sagt, ich mache das jetzt. Ja, da muss man halt Einspruch erheben. Dann muss man im Zweifelsfall Einspruch erheben und muss sagen, Moment, nein, die Situation sieht doch anders aus, wir sollten es ein bisschen anders machen. Es gibt auch gewisse Strategien, die hinterlegt sind, die aber nur als Handlungsempfehlungen dienen. Die können nicht als Handlungsanweisung dienen, weil jede Situation sieht grundsätzlich mal anders aus. Ja. Das heißt, wenn ein Operator einfach nur hergehen würde und würde die Strategien einfach so übernehmen, ist relativ klar, dass zu 80% die Strategie so nicht passen wird. Ja. Jeder Unfall sieht anders aus und wenn ich ihn noch so gut vorbereite, was kommen könnte, es wird immer eine Nuance anders aussehen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass die Operatoren dort nochmal drüber schauen und auch nochmal schauen, ob die Situation auch wirklich die gleiche ist, dass es auf die Strategie passt, oder sie müssen die Strategie leicht ändern. Ja. Das ist wichtig, und deswegen haben wir hier auch entsprechendes Personal sitzen. Es ist so, dass wir beim Tiefbeamt und beim Amt für öffentliche Ordnung Verkehrsingenieure hier sitzen haben, also wirklich Ingenieure, die sich mit der Technik auch auskennen, die auch die entsprechende Ausbildung haben, was man dann auch entsprend anstellt, wenn man dann eine Ampelanlage mal schaltet, dass man einen Überblick da auch hat, die entsprechend drüber gucken können, die auch Strategien entwickeln können. Und wir haben bei der SSB, die Verkehrs- oder Oberverkehrsmeister, die auch mal draußen vor Ort waren, die Bus gefahren sind, Stadtbahn gefahren sind, die in der Betriebsleitstelle waren, die also auch umfassend Erfahrung haben bezüglich des ÖPNVs. Und bei den Polizisten ist es so, dass wir dort auch diejenigen, die draußen vor Ort waren, dass die hier mit drin sind und auch wirklich die Erfahrung haben, wie der Verkehr draußen läuft und was denn draußen alles passieren kann. Ja. Was man dementsprechend auch kommunizieren kann mit den Kollegen vor Ort, weil man einfach die Situation kennt, wie muss man jemand ansprechen und so weiter. Da setzen wir verstärkt oder sehr, sehr stark auf die Erfahrung. Was wir hier auch nicht machen ist, wir haben hier keinen Automatismus, wie es vielleicht in anderen Städten ist, wo automatisiert Vorschläge gemacht werden, was man tun soll oder was man tut. Wir setzen auf das manuelle Eingreifen, weil wir einfach auf die Operatoren setzen, auf die Erfahrung setzen, auf das menschliche Eingreifen setzen, weil den Überblick kann sich ein Mensch besser verschaffen als die Technik. Ja. Die Technik macht stur das, was einprogrammiert wird oder einprogrammiert ist, und der Mensch verschafft sich erstmal einen Überblick und kann dann entsprechend schalten. Mhm. Und wir sehen das als Erfolgsfaktor. Es gibt andere Stellen, die machen es mehr automatisiert, die haben aber auch anderes Personal dann in der Leitstelle sitzen oder in der Leitzentrale sitzen. Wir machen das über das Personal. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen sitzen auch dementsprechend viele Personen hier im Leitraum, um sich auch mal absprechen zu können. Mhm. Ist natürlich auch wichtig. Ja. Gar keine Frage. Okay. Gut. Hier diese Karten, da sehe ich jetzt dieses freifließender, zähfließender Verkehr und Stau, oder? Da müssen wir nachher rübergehen. Okay. Hier haben wir im Prinzip hier oben mal alle Kamerabilder, die zur Verfügung stehen. Ja. Es ist so, dass es sind nicht alle Kamerabilder, die Sie jetzt hier sehen, die wir haben, sondern wir können uns die reinziehen, die sind alle digital, sodass wir uns die entsprechend sichtbar machen können, was wir gerade brauchen. Man schaltet immer das drauf, was man gerade braucht. Und die anderen Dinge ad hoc, wenn man einfach die Mitteilung hat, okay, hier ist was passiert, oder man schaltet sie einfach mal durch, dass man mal sich einen Überblick verschafft, ist irgendwo was gerade oder läuft alles. Und dementsprechend kennt man natürlich seine entsprechenden Punkte, wo man zu bestimmten Zeiten einfach drauf gucken muss, weil man weiß, okay, da wird es kritisch, und dementsprechend schaltet man sich dann die einzelnen Kamerabilder auf. Ansonsten haben wir hier unten die Darstellung der Fahrstreifensignalisierung und des Leitsystems Neckarpark. Ah, okay. Fahrstreifensignalisierung, wie läuft sie denn gerade, in welchem Zustand? Momentan ist sie ausgeschaltet. Sie hat dann ihre normale Fahrstreifenzuweisung. Sie wird dann eingeschaltet, wenn wir sie brauchen. Wenn wir sie einfach nur einschalten, dann hat sie exakt die gleiche Verkehrsregelung wie das, was wir statisch angezeigt haben, ohne die Anlage. Dann klappen sich einfach die statischen Schilder weg und wir schalten sie in eine LED-Anzeige und von dort aus können wir dann die entsprechenden dreistreifige Zufahrt, dreistreifige Abfahrt entsprechend umschalten. Ja. Genauso sehen wir, wie die Ampelanlage aktuell läuft. Die ist in Echtzeit, sodass wir hier sehen, welche Richtung hat denn gerade grün. Hier sind jetzt irgendwelche Ampeln, da ist gar nichts. Das heißt, die sind tatsächlich aus. Die sind derzeit aus. Okay. Die werden nur dann aktiviert, wenn wir die dreistreifige Ausfahrt oder dreistreifige Zufahrt haben. Dann benötigen wir sie, weil dann gibt es hier einen Strom, der quasi die Gegenrichtung kreuzt. Den gibt es im Normalzustand nicht. Da fährt der Verkehr rechts, biegt rechts ab. Okay. Bei einer dreistreifigen Zufahrt biegt er auch links ab und wird dementsprechend dann signalgeregelt gesteuert. Warum das hier auch so wichtig ist, dass wir die Ampelanlage sehen, wie sie gerade geschaltet ist. Wir schalten hier relativ viel um und relativ viel die Grünzeiten um, um einfach die Grünzeiten besser zu verteilen. Da gibt es einen ganz speziellen Punkt, an dem man ganz schnell umschalten kann, dass quasi im nächsten Umlauf diese Grünzeit auch schon geschaltet wird. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wenn hier die Grünzeit angezeigt wird, dass man dann auch das Programm umschaltet. Das ist genau dieser Punkt, den man braucht, um schnell die Grünzeitverteilung dann zu ändern. Das heißt, da muss man dann wirklich auf die Kombination der Rot-Grün-Stellung der verschiedenen Ampeln gucken und man das dann erkennen, wo so jetzt Prinzip, ist dieser Zeitpunkt. Genau, man muss im Prinzip erkennen, okay, die Rampe Geisburger Brücke von der Innenstadt rauf hat gerade grün. Das ist der Zeitpunkt, wo ich quasi ins nächste Programm umschalten kann, weil es sonst eben nochmal ein Umlauf dauern würde, bis das Ganze überhaupt aktiv würde. Okay. Und das hat einfach technische Gründe, warum das dann so ist. Das ist ein sogenannter Umschaltzeitpunkt, den jede Anlage hat. Ich kann zwar immer umschalten, aber er wartet immer, bis er auf den Umschaltzeitpunkt kommt, um nicht alles durcheinander zu bringen. Ja. Und da wissen wir halt ganz genau, wo dieser Umschaltzeitpunkt ist und können dann sehr zeitnah einfach umschalten. Okay. Wir haben hier jetzt das Leitsystem Neckarpark mit dieser LED-Anzeige, die ich Ihnen vorhin erklärt habe. Und da ist es so, dass wir jetzt einfach in diese LED-Anzeige hier reinklicken können und können dann einfach irgendeinen Text eintragen. Ja, also man sieht da auf dem Bildschirm wirklich wahrscheinlich das Schild genauso, wie es aussieht. Genau, genauso wie es aussieht. Ja. Man kann hier die einzelnen Schilder durchklicken. Es ist quasi der gesamte Veranstaltungsbereich abgedeckt mit diesen Schildern. Und Sie können die einfach durchklicken und können dann entsprechend sagen, was ich denn gerne auf diese Anzeige drauf hätte. Da kann durchaus auch mal draufstehen, Achtung Unfall, Achtung Stau. Dass man einfach darauf hinweist, Achtung, vor dir ist ein Unfall oder da ist ein Stau, um einfach auch Folgeunfälle zu verhindern. Ja. Das ist einfach wichtig. Ja. Oder so, wie man jetzt hier hat, dass man einfach mal einträgt, Busse via Einfahrt Tankstelle, weil die Busse vom Volksfest auf einen anderen Parkplatz geschickt werden und wir einfach sagen, okay, das ist nochmal ein Hinweis, fahr bitte über die Tankstelle rein. Das sind so Kniffe, die man einfach machen kann über die LED-Anzeige und das kommt auch sehr gut an, wenn man solche Informationen einfach noch mit reinträgt. Okay, das heißt, ich würde jetzt eben da den Text eintragen und dann wäre das mehr oder weniger ein Klick und dann würde das tatsächlich sofort dort so erscheinen. Ich gehe mal kurz auf ein nicht zugeordnet, dass wir nichts rausschalten. Ich kann hier quasi reingehen und ich könnte wirklich jeden beliebigen Text eintragen und könnte ihn dann per einem Knopfdruck rausschalten. Okay. Und habe ich dann irgendwie eine Kontrolle, ob das funktioniert hat? Also kann ich das jetzt auf irgendeiner Kamera sehen oder kriege ich eine Rückmeldung vom System? Eine Rückmeldung vom System kriegen Sie dann, wenn die LED-Anzeige beispielsweise ausgefallen ist. Dann erhalten Sie einen roten Rahmen um die LED-Anzeige drumherum. Dann wissen Sie, dass das Ding ist nicht draußen angekommen, beziehungsweise gibt eine Verbindungsstörung beispielsweise. Ja. Wir haben hier teilweise auf den Kameras auch eine Möglichkeit zu sehen, ob was draufgeschaltet ist. Manchmal kommt auch keine Fehlermeldung, dann sieht man es zumindest darüber, ob was drauf ist. Ja. Und kann dann nochmal nachjustieren, eventuell ein Schild davor, dass man dort nochmal einen Hinweis gibt, beispielsweise, dass man sagt, Volksfest via B14, wo sonst nur Volksfest dran stünde, weil das nächste Schild, das einfach auf die B14 hochleiten würde, ausgefallen ist. Mhm. Dann versucht man nochmal einen Zusatz hinzuschreiben, dass man weiß, okay, ich muss hier aber rechts raus. Okay. Und generell, wenn jetzt irgendein Schild oder schlimmer noch eine Ampel ausfällt, fängt es dann hier irgendwo an zu blinken oder gibt es einen Signalton? Grundsätzlich ist es so, dass wir bei den Schildern kriegen wir keinen Signalton. Bei den Ampelanlagen ist es so, dass eine Meldung generiert wird, je nachdem, welche Priorität diese Ampelanlage auch hat. Bei einer Ampelanlage, die geringe Priorität hat, wird es nur angezeigt und mehr nicht. Bei Prio-1-Anlagen wird eine Meldung generiert, die auch dann weitergegeben wird, und zwar genau einen Raum weiter, was wir hier haben. Da haben wir nochmal einen zusätzlichen Raum, wo auch zwei Leittische drinstehen. Das ist die sogenannte Störmeldezentrale, wo Mitarbeiter der ENBW im Auftrag des Tiefbauamtes sitzen für die Entstörung der Technik. Okay. Bedeutet, wenn bei uns hier reinfliegt, entsprechende Technik ist ausgefallen, geben wir das einfach nur weiter oder es ist eh schon angekommen. Wir sind relativ eng miteinander verknüpft. Das heißt, wir haben die entsprechenden Kollegen ganz nah bei uns, sodass wir technische Probleme relativ schnell lösen können. Die Kollegen schicken dann die Techniker raus und dann wird die Entstörung der Anlage, je nachdem, was es denn ist, dann auch vorgenommen. Zumindest das, was die ENBW tun kann in ihrer Zuständigkeit als Wartungsfirma bei der Stadt. Mhm. Wenn die ENBW an ihre Grenzen kommt, dann muss die entsprechende Signalbaufirma rausgeschickt werden, wenn es um Ampelanlagen geht, damit die nochmal vertiefter in das Steuergerät beispielsweise reinschauen. Ja. Das ist der Fall, wenn so Anlagen ausfallen. Und wir haben hier auch einen zusätzlichen Bildschirm, das ist der sogenannte Verkehrsrechner, wo alle Ampelanlagen drin sind. Sie sehen hier die einzelnen Anlagen, die haben vorne einen grünen Punkt. Hier sind alle aufgeführt, alle 805 Anlagen, die wir haben. Und wenn die ausfällt, dann hat sie einen roten Punkt davor. Okay. Das heißt, das sieht man relativ schnell, welche ausgefallen ist. Und wir sehen dort drüber dann auch, in welchem Programm läuft denn diese Anlage gerade. Und wir schalten auch über dieses System dann die Ampelprogramme. Mhm. Wobei man dann wieder sagen muss, wir schalten nicht jede Ampel einzeln. Wenn das ein ganzer Streckenzug ist, dann haben wir auch sogenannte Gruppenschaltungen, dass wir einen ganzen Streckenzug einfach schalten können. Ich bringe ein Beispiel, Abfahrt nach dem Spiel aus dem Stadion, haben wir eine komplette Spange durch die Stadt, eigentlich mit einem Klick, das ist ein sogenannter Aktionsplan, der dann quasi die komplette B10, die komplette B14 einfach bevorrechtigt in gewissem Maße. Und da muss ich nicht jede einzelne Anlage gesondert schalten. Und es hat auch einen Grund, warum man die nicht einzeln schalten soll, nämlich den Grund der grünen Welle. Ja, klar. Wenn ich eine einzelne Anlage in der grünen Welle umschalte, dann passt die grüne Welle nicht mehr. Ja. Das heißt, ich muss eigentlich alle mit umschalten, damit die grüne Welle dann weiterhin passt. Und deswegen gibt es dann diese Gruppen, die man zusammenschaltet. Ja. Wenn, Sie sagten jetzt gerade, wenn zum Beispiel ein Fußballspiel zu Ende ist oder so, dann wird das geschaltet. Bei einem Fußballspiel weiß man ungefähr, wenn das aufhört. Bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo das Ende nicht so genau feststeht, gucken Sie dann auf die Kameras und sehen, es geht jetzt los, oder kriegen Sie da irgendwie Nachricht von jemand anderem? Wir sehen es relativ gut. Im Veranstaltungsbereich sehen wir es sehr, sehr gut, weil wir die Kameras haben und wir sehen im Prinzip, wenn so die Besuchermassen aus der Halle rauskommen. Mhm. Wir haben die Kameras, die im Bereich unserer Fahrstreifensignalisierung sind, und die steht aber ganz günstig, dass man im Prinzip auch oben die Brücke sieht, wo die Leute aus dem Veranstaltungsbereich rauskommen, aus den Hallen. Bei den VfB-Spielen ist eh klar, da sehen wir sowieso alles, wenn die Leute dann auf der Mercedesstraße auch laufen und so weiter. Ja. Und da erhalten wir auch die Info von der Polizei, okay, die dann vor Ort ist. Bei den Veranstaltungen in den Hallen ist keine Polizei da, da machen wir es selbstständig. Aber da sehen wir es, wann die Abfahrt so langsam losgeht, und dann kann man auch dementsprechend schalten. Die Zeit hat man dann auch immer noch, das ist dann auch überhaupt kein Thema. Es ist dann immer interessant, wenn so ein VfB-Spiel beispielsweise ist und es ist dann halt doch so wie jetzt gegen Hoffenheim, als der VfB relativ heftig zurückgelegen ist, dann gehen die Leute halt schon. Und ach, dann so vor Spielende dann muss man das Ganze halt frühzeitiger schon einrichten, weil eine massivere Abfahrt halt schon früher stattfindet, weil das Ergebnis halt nicht so ist, wie es die Fans gern hätten, sage ich jetzt mal. Und dann muss man halt dementsprechend darauf reagieren. Ja, okay. Was sieht man jetzt da? Da ist ein Kamerabild von zwei Fahrspuren und da sind aber irgendwie so grüne Pfeile drin eingezeichnet, oder die waren zumindest gerade grün? Das ist jetzt tatsächlich ein Thema, damit könnte man messen, tun wir aber nicht. Was könnte man da können wir den messen? Verkehrsfluss noch messen. Tun wir aber an der Stelle nicht. Da reicht uns das Kamerabild einfach aus. Ach so, die grünen Pfeile signalisieren jetzt, das Programm hat erkannt, da ist genau gerade einer drüber gefahren. Sie sehen beispielsweise, gerade eben ist einer drüber gefahren, da kommt jetzt nochmal einer. Die Pfeile, die momentan schwarz sind, werden jetzt grün. Ja. Das heißt, jetzt ist er erkannt worden. Ja. Und so wird quasi gezählt. Okay. Und wird dann erkannt, sieht man dann auch, okay, wie lang braucht auch hier wieder das Fahrzeug, um drüber zu kommen, nämlich so lange, wie der Pfeil grün ist. Ja. Und dementsprechend wird der Messwert dann verwendet. Ja. Wobei der jetzt beispielsweise viel zu nah an der Haltlinie ist, von der Ampelanlage. Das heißt, Sie würden jetzt sehen, der würde jetzt uns quasi schon Stau anzeigen. Das ist so ein Thema, was ich vorhin gemeint habe. Mhm. Das nutzen wir nicht als Verkehrslageerfassung, sondern das ist für die Steuerung der Ampelanlage. Ja, okay. Ich hole mir meine Grünzeit, ich verlängere mir meine Grünzeit über diese Induktionsschleifen, beziehungsweise in dem Fall über ein Kamerabild, über eine Kamerainduktion oder Kameradetektion an der Stelle. Wo ich im Prinzip die gleichen Daten bekomme, wie wenn ich das im Boden hätte. Ja, ja. Kameras haben dahingehend dann wieder andere Nachteile bezüglich Abschattung, dass möglicherweise oben ein Baum ist, es geht Wind und das sieht dann aus, wie wenn ein Auto hier fährt, weil ja eben kein Induktionsfeld erzeugt wird, sondern es geht ja rein über die Optik. Und dementsprechend hat man da ein bisschen das Problem, auch bei den Kameras. Es wird zwar in der Zwischenzeit besser, aber die Induktionsschleifen sind momentan doch noch die besseren und zuverlässigeren in dem Fall. Und hier rechts daneben haben wir noch irgendwie ein Bild, das ist jetzt aber nur Stadtbahn, oder? Das ist links. Oder sieht man da auch die Straße? Das ist zwar die Stadtbahn, aber da sieht man hinten die Straße. Das ist quasi die Alternativroutensteuerung im Stuttgarter Norden, die 2006 in Betrieb ging. Und da wird der Verkehrsfluss tatsächlich über die Kameras gemessen. Mhm. Wie läuft es denn an der Stelle? Und da haben Sie die Kameras, da sehen Sie auch den Verkehrsfluss. Das nutzen wir dann auch als Kamera, um zu sehen, wie läuft es, um dann auch Verkehrsinformationen rauszugeben, wenn der Stau zu groß ist. Und an der Stelle, wo Sie gesagt haben, man sieht die Stadtbahngleise, das ist richtig, sieht man aber hinten die Straße und das gibt uns nochmal Hinweise auf die Kapazität der Alternativroute. In dem Fall. Und das, was Sie auf diesem Bild auch noch sehen, ist dieser schwarze Kasten, wo jetzt Volksfest, Verkehrsbehinderungen, Parkplätze belegt drinstehen. Das ist eine der Variotafeln, der Verkehrsinformationstafeln, wo wir schon an der Grenze bzw. am Stadteingang schon informieren, wie denn auch durchaus hier im Bereich Neckarpark, im Veranstaltungsbereich der Verkehr läuft und auch den Hinweis, Parkplätze sind belegt. Und das ist jetzt ein aktuelles Bild? Das ist nicht aktuell. Okay, weil ich wollte gerade sagen, es ist noch Vormittag, da würde ich jetzt denken, es gibt noch Parkplätze. Hier haben wir im Prinzip den Leittisch der SSB. Wie ich ja vorhin gesagt habe, wir haben einmal die Kamerabilder, die wir von der SSB noch erhalten. Dann sehen Sie auch, dass wir hier an den Haltestellen die Kamerabilder haben. Ja. Man sieht aber auch ganz gut, man hat hier den Hauptbahnhof, die Schillerstraße vor dem Hauptbahnhof, wo die Demos auch stattfinden. Mhm. Damit haben wir dann natürlich auch relativ gute Informationen, dass man neben der Haltestelle, was dort abläuft, natürlich auch den Verkehrsfluss von der Straße noch sieht. Ja. Und ist an der Stelle wichtig, weil wir hier nämlich momentan das Problem haben, dass Taxis die Busspur belegen und die Busse gar nicht mehr richtig durchkommen. Das sieht man natürlich anhand von der Kamera relativ gut, wenn die Busse hier gar nicht mehr richtig durchkommen und kann dann dementsprechend auch nochmal eingreifen, dass die Busse in Zukunft oder dann die Folgebusse dann auch besser über die Busspur dann wieder drüber kommen. Und ansonsten haben wir, wie vorhin erwähnt, das rechnergestützte Betriebsleitsystem. Hier sehen Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Linien, 6 SSB-Linien. Die gelben Rechtecke, die hier aufeinander gestapelt sind, sind die einzelnen Haltestellen. Und daneben sind Pfeilchen, das sind die einzelnen Fahrzeuge, die momentan unterwegs sind. Ah ja, okay. Und dann sieht man hier beispielsweise, hier steht -2.20, bedeutet dieses Fahrzeug hat aktuell 2:20 Verspätung. Ja. Okay, das sind jetzt hier offensichtlich Busse, schließe ich aus den Nummern da. Das sind alles Busse, genau, die Linie 40, 56, 52 und so weiter. Wir haben hauptsächlich die Busse drauf, weil wir dann euch am meisten machen können. Die Stadtbahnen fahren auf eigenem Gleiskörper. Da können wir nicht so viel eingreifen in dem Fall. Bei den Bussen, die stecken halt auch mit dem Stau drin im Zweifelsfall. Das heißt, da können wir dann auch straßenseitig einfach mehr tun. Und ist diese Information mit hier 2:30 inzwischen Verspätung, ist das genau das, was auch dem Busfahrer angezeigt wird? Weil der hat ja inzwischen so eine sekundengenaue Ansage, wie viele Sekunden er jetzt da, ist das Gleiche, okay. Mhm. Da hat man im Prinzip das Gleiche dann für den Fahrer auch und auch im Prinzip die Anzeige, die Sie draußen an den Haltestellen sehen, gehen natürlich auch auf das dann zurück. Das heißt, Stadtbahn kommt in 2 Minuten und man guckt auf die Uhr und sagt, okay, sollte aber eigentlich vor 2 Minuten schon da sein. Das heißt, dann hat er 4 Minuten Verspätung. Ja. Da steht jetzt nicht die Verspätung drauf, sondern es wird einfach angezeigt, wann kommt er denn in dem Fall. Ja. Und das ist natürlich ein guter Service, wo man sich als Verkehrsteilnehmer halt auch besser drauf einstellen kann. Und ich sehe jetzt aber hier eben nicht, wo sich der Bus exakt befindet, oder? Also ich kann jetzt nur sagen, der ist jetzt halt zwischen diesen 2 Haltestellen. Ja, also. Aber ich sehe jetzt nicht irgendwie eine Karte, wo das eingeblendet ist oder sowas. Doch, eine Karte haben wir auch noch. Kollege blendet es kurz ein. Genau, da hat man jetzt erstmal der genaue Standpunkt. Das ist noch keine Karte. Das ist jetzt erstmal eine tabellarische Übersicht, wo man den genauen Standort noch rausfinden kann, okay. Wo er denn exakt auch von der Koordinate im Prinzip ist. Ja. Genau, und dann hat man noch im Prinzip einen Fahrplan, den man noch anzeigen lassen kann. Also man merkt, dass man die Karte nicht unbedingt so extrem ja, braucht, ist auch nicht sondern so im Prinzip sind es die Verspätungen. Aha. Genau, da sieht man dann exakt, wo er denn gerade ist. Und kann dann auch nochmal genauer nachgucken. Was auch wichtig ist, ist, man hat den Betriebsfunk, wo es ist, dass wir den Funkverkehr dann mithören können. Wir können aber nur mithören, weil die Busfahrer und Stadtbahnfahrer haben was anderes zu tun, als mit uns zu reden. Ja. Also wenn wir gerne Informationen von denen hätten, dann müssen wir es über die Betriebsleitstelle machen. Okay. Das macht auch Sinn, also weil sonst wären die quasi ständig belastet mit irgendwelchem Funkverkehr. Ja. Und das wäre in dem Fall dann nicht so gut. Ja. Und wie kommt jetzt da die Position hierher? Also die haben logischerweise GPS. Und wie schicken die das dann hierher? Das geht direkt in dieses Leitsystem rein, in das Betriebsleitsystem. Und die geben das quasi an den Server weiter. Das geht dann über Funk oder wie? Mhm. Okay. Mhm. Das kommt über Funk. Ja. Und so gibt er quasi seine Position dann weiter. Also im Prinzip so ähnlich, wie er dann auch seine Position einem Steuergerät an der Ampel mitteilt. Der Bus macht das nämlich per Funk. Okay. Und gibt es dann weiter. Das heißt, er hat sein GPS und gibt seine Position weiter und dementsprechend berechnet das Steuergerät seine theoretische Fahrzeit noch bis zum Haltebalken. Mhm. Und dementsprechend versucht das Steuergerät dann sein Grün zu geben. Möglichst ohne Halt, gelingt natürlich nicht immer, aber so, dass man möglichst schnell dann Grün kriegt. Ja. So, und auf dieser Seite haben wir jetzt den Leittisch der Polizei. Da sehen Sie hier zunächst mal den Einsatzleitrechner, wo wir die ganzen Einsätze verzeichnet haben. Mhm. Dieses System muss auch ausgeschaltet sein, wenn die Polizei nicht da ist, weil es einfach datenschutzrechtlich nicht erlaubt ist, dass andere drauf gucken. Und von daher erhält man da jegliche Information, aber wirklich auch jegliche Information, ob Einsatzkräfte denn schon vor Ort sind. Wie okay. Denn das genau aussieht. Und da ist jetzt eben alles dabei, also jeder Anruf, der bei der Polizei irgendwie reinkommt, wo irgendwas gemeldet wird. Ja, Sie sehen es hier im Prinzip, da steht dann Sachbeschädigung, Ermittlungen, Verkehrsunfall, das ist für uns dann wieder relativ interessant, Observation und so weiter, also da ist im Prinzip alles drin. Okay. Uns interessieren aber natürlich nur die Verkehrsunfallgeschichten, beziehungsweise die Polizeieinsatzgeschichten, die verkehrlicher Natur sind, so muss man sagen. Wie ist das, wenn ein Unfall ist? Über welchen Kanal kommt der als erstes hier an? Das ist deutlich unterschiedlich. Manchmal sehen wir ihn als allererstes. Manchmal sehen auch Kollegen vor Ort und rufen an. Und dann natürlich über die Polizei. Das sieht man dann relativ schnell über den Einsatzleitrechner, weil es sofort eingetippt wird. Ja. Dass man dann, da kommt dann sofort der Finger und sagt, da heißt Unfall auf der B14. Haben wir vielleicht noch gar nicht gesehen gehabt. Dann kann man entsprechend die Kamera wieder draufdrehen, wenn man eine hat. Keine Frage. Und also über unterschiedliche Quellen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wie gesagt, wir haben auch schon viele Unfälle als erstes identifiziert, haben es direkt weitergegeben. Oder ich oder die Kollegen sind draußen unterwegs und dann ruft man kurz an und sagt, wisst ihr schon, hier ist ein Unfall. Okay. Ah, okay, gibt man dann gleich weiter. Das geht dann auch so rum. Ja. Und dann, wie ich vorhin gesagt habe, den Polizeifunk haben wir. Der auch immer mitläuft, von daher kriegt man da immer die Information, was draußen los ist. Ja. Und wenn ein spezieller Polizeieinsatz ist, muss man natürlich einen speziellen Kanal dann einrichten. Und das funktioniert aber gut. Vielleicht ein Sonderfall gibt es noch, weil ich vorhin gesagt habe, wir arbeiten eigentlich autark von hier aus. Die Entscheidungen, die hier getroffen werden, werden aus dem Leitraum getroffen. Es gibt eine Situation, wo es nicht so ist, nämlich bei Polizeieinsätzen, wo wir einfach der Polizei unterstellt sind, wo der Einsatzleiter uns einfach dann im Prinzip erstmal absegnen muss, ob wir das tun dürfen. Ja. Das ist einfach wichtig zu wissen. Ansonsten machen wir das von hier aus autark. Und die Entscheidungen, die hier getroffen werden, werden dann protokolliert, klar, aber es gibt keine Instanz mehr dazwischen. Wir haben hier jetzt den Leittisch Amt für öffentliche Ordnung. Dort haben wir zunächst mal unsere Verkehrsinformationszentrale, die Software, wo auch die aktuelle Verkehrslage einläuft. Das heißt, die Messstellen, die Taxidaten werden hier als Gesamtverkehrslage angezeigt von den Hauptverkehrsstraßen. Wobei wir jetzt die Taxidaten durchaus auch in den im untergeordneten Straßennetz in den Tempo-30-Zonen haben. Das ist für uns okay. Wir geben diese Verkehrslage auch ins Internet raus. Dort sind die Verkehrslagen in Tempo 30 Zonen eliminiert. Ja. Weil wir nicht wollen, dass jemand sagt, ach, da ist er frei, dann fahre ich durch die Tempo 30 Zone durch. Ja. Für uns ist das okay, aber wir geben die grundsätzlich nicht an die Öffentlichkeit raus, weil wir sonst einen falschen Effekt im Prinzip hätten. Hier können wir uns in diesem System dann auch die Baustellen und Veranstaltungen, aber auch die Ampelanlagen einblenden, sodass wir dort auch die Informationen dann haben. Also wir sehen jetzt hier eine Karte von Stuttgart, wo die Hauptverkehrsstraßen eben jetzt grün oder gelb oder rot eingezeichnet sind und daneben sind jetzt nochmal so kleine Punkte, das sind jetzt Baustellen? Das sind in dem Fall die Messstellen, die wir nochmal gesondert uns anklicken lassen können oder anzeigen lassen können. Ich habe vorhin gesagt, wir können uns die Rohdaten auch quasi nochmal gesondert rausfiltern. Ja. Da haben wir jetzt in dem Fall die Messstellen, wo wir jetzt sehen, wie ist der Belegungsgrad und wie ist die Verkehrsstärke an der Stelle denn aktuell. Okay. Wir haben im Prinzip zwei Medien. Einmal die Gesamtverkehrslage, wo wir uns das zusammensetzen aus Taxidaten und den Messstellen und können uns aber die Messstellendaten nochmal gesondert rausholen, weil sie auch für Verkehrsplanungen, für Veranstaltungen und so weiter wichtig sind. Oder auch für die Beratung bei Baustellen, wo wir einfach sagen können, erfahrungsgemäß ist die Verkehrslage um die in die Uhrzeit so. Das heißt, wir können die Baustelle stattfinden lassen, ja oder nein. Deswegen brauchen wir die Rohdaten der Messstellen. Ja. Die Taxidaten bringen uns da nicht so viel, weil wir ja nur die Geschwindigkeit bekommen. Ja. Und ja. Das heißt, da brauchen wir im Prinzip Belegungsgrad und Verkehrsstärke. Ja. Jetzt ist da hier irgendwie die, was ist das, die B295? Die ist grün und dazwischen sind jetzt aber so rote Abschnitte. Wie erklärt sich das? Das sind keine roten, sondern das ist im Prinzip das digitale Straßennetz unten drunter. Sie meinen wahrscheinlich hier den Bereich. Genau, warum ist es da nicht grün? Da haben wir keine Messstelle. Ah, okay, da das ist dann in so Abschnitte eingeteilt und in dem Abschnitt gibt es Wir sagen quasi, die Messstelle gilt für den und den Abschnitt. Soweit können wir, ist sie quasi vertrauenswürdig, dass wir sagen können, okay, hier läuft es oder hier läuft es nicht. Und dann gibt es eben Bereiche, wo wir keine Messstelle haben oder wo sie ausgefallen ist. Da zeigen wir nicht einfach irgendwas an, sondern da sagen wir einfach ganz, ganz frei von der Leber weg, da haben wir nichts. Ja. Auch derjenige, der ins Internet schaut, wird sehen, dass die Verkehrslage Lücken hat. Entweder haben wir dort nichts oder es ist gerade ausgefallen. Oder es fährt kein Taxi dort. Das ist dann auch ein Thema. Es war eine Überlegung hier zu sagen, man macht eine historische Betrachtung. Das heißt, wie würde es im Normalfall dort laufen? Das haben wir aber nicht oder haben wir nie gemacht, weil wir sagen, wenn was passiert, dann ist die Anzeige falsch. Ja. Man kann nie sagen, wie es würdig da draußen aussieht. Ja. Also historische Werte nutzen wir eigentlich nicht. Ja. Historische Werte nutzen wir würdig nur, um zu sagen, wie ist der Verkehr in den letzten Wochen dort gelaufen, um eine Auswertung zu machen. Ja. Ich halte von solchen historischen Werten gar nichts und wovon ich momentan auch nicht so viel halte, ist von der Prognose der Verkehrslage für den morgigen Tag beispielsweise. Weil wie es wirklich aussieht, wissen wir einfach nicht. Ich habe immer gesagt, wenn mir jemand ein System vorstellt, wo das funktioniert, bin ich happy. Ja. Aber momentan sehe ich da kein System, das das kann. Also nicht mal eine Prognose, das quasi auf die nächste Stunde geht. Das mag auf der Autobahn funktionieren, wo ich einfach einen Pulk habe, der durchgeschleust wird, wo ich aber keine anderen Randbedingungen habe. Ja. In der Stadt habe ich immer andere Randbedingungen, Einparker, Ausparker und so weiter. Da habe ich relativ viel, was mich beeinflussen kann. Wobei ja zum Beispiel diese verschiedenen Ampelprogramme, die basieren ja letztendlich auch auf einer Prognose, dass man halt sagt, zwischen 7 und 9 ist es halt besonders voll, deswegen schalte ich da ein anderes Programm. Prinzipiell ja, und da merkt man aber auch, dass es teilweise dann nicht mehr ausreicht. Klar, und da sind wir dann wieder dafür da, dass wir halt ad hoc auf die Situation reagieren, die momentan vorherrscht. Im Normalfall funktioniert das. Das ist richtig, solange nichts passiert. Und solange auf der Autobahn nichts passiert und ich habe einen massiven anderen Verkehr noch mit dabei, ist das gut berechnet und wird ja auch immer wieder überprüft. Aber es kommen halt Situationen zustande, wo wir dann eingreifen müssen. Sofern wir es können. Das ist natürlich völlig klar. Ich sage auch immer, Hexen können wir nicht. Ja. Wenn wir wirklich dann mal so viel Verkehr auf so wenig Straße haben, dann können wir auch nur noch informieren und können sagen, hier haben wir Stau, hier haben wir Stau. Aber die Information muss dann trotzdem laufen. Ja. Das ist dann trotzdem wichtig, auch wenn wir von hier aus nicht eingreifen können. Ja, klar. Dann müssen wir informieren in dem Fall. Was hier auch noch gemacht wird, ist, dass wir hier Protokoll führen. Also alles, was hier getan wird, wird protokolliert. Ist natürlich dahingehend wichtig, um nachzuweisen, was hat man gemacht, klar. Aber was natürlich auch wichtig ist, uns ruft natürlich auch öfters mal die Presse an. Morgens hat es einen großen Unfall gegeben, es hat relativ viele Staus gegeben. Dann ruft um die Mittagszeit die Presse an und will wissen, was ist morgens passiert und was haben wir für Auswirkungen gehabt. Und dann kann man eben das Protokoll nehmen und kann kurz durchgucken, was war wirklich. Ja. Weil das Problem ist dann auch, diejenigen, die das morgens bearbeitet haben, sind mittags nicht mehr da. weil die nächste Schicht da ist. Das heißt, ich muss dann anhand vom Protokoll rausfinden, was war morgens wirklich los und welche Auswirkungen hatte das. Und das funktioniert über das Protokoll aber ziemlich gut. Gut. Alles klar. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Es war sehr interessant. Gerne. Erst mal das in der Theorie zu hören und dann eben auch nochmal anzugucken. Ich denke, da wird eine ganze Menge getan. Ich meine, für so einen Großraum wie Stuttgart gibt es auch großen Bedarf, denke ich. Mit Sicherheit. Und ich freue mich auch, Ihnen das einfach erklären zu können, was wir hier tun, weil es einfach im Normalfall nicht bekannt ist, was wir hier tun, weil wir einfach im Hintergrund arbeiten. Ja. Und das macht viel aus. Und deswegen sind wir auch gerne bereit, da immer Informationen zu geben, was wir tun. Und ich glaube, dann fährt man auch mit ganz anderen Augen plötzlich durch die Stadt, als wenn man das nicht weiß. Ja. Werde ich auf jeden Fall tun in Zukunft. Gut, schön. Dann danke und tschüss. Tschüss. Ja, soweit also mein Besuch in der IVLZ in Stuttgart. Ich denke mal, es ist rübergekommen. Ich hatte einen sehr interessanten Vormittag dort und es wird wirklich einiges gemacht, um die Verkehrsströme in Stuttgart etwas besser zu steuern und effizienter zu machen. Ganz herzlichen Dank nochmal an Herrn Thomas für die viele Zeit, die er sich genommen hat und auch dafür, dass ich mir den Leitraum auch selber angucken durfte. Er hat uns übrigens auch ein Foto vom Leitraum zur Verfügung gestellt, das ihr in den Shownotes zur Episode auf omegataupodcast.net seht. Damit verabschiede ich mich und sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle omegataupodcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.